Schönen guten Tag, hallo. Ein leises Flüstern hat die Kraft, dein Herz zu stoppen. Wir alle müssen flüstern. Wir wispern und sprechen darüber, wie wichtig Meinungsfreiheit ist. Jede Form der Freiheit entspringt Artikel 5 der Meinungsfreiheit. Wird sie euch genommen, fangt ihr an zu flüstern. Will man sie euch nehmen, fangt ihr an zu schreien. Jeder, der euch erzählt, irgendeine Identität ist wichtiger als Artikel 5, singt euch ein falsches Lied der Unterdrückung. Und Leid wird hinabfahren auf all die, die Artikel 5 knechten wollen. Artikel 5 ist in euch und um euch herum. Fangt nur an, von ihm Gebrauch zu machen. Fangt an zu schreien, zu singen, zu tanzen. Singt mir eine Lobeshymne auf die freie Rede, auf einen freien Geist und freie Debatten. Sieh denen dem Erkenntnisgewinn, der Aufklärung, dem internationalen Hirschquellaffentum. Und damit herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Guten Abend. Guten Abend. Uiuiui. Das hast du aber schön gemacht. Das war gut, ja. Hat mir gefallen. Ja, zu aktuellem Anlass Mars und Türkei und Hyderabad. Die Meinungsfreiheit ein Kraftfeld ist. Artikel 5 euch alle umgibt und durchdringt. Ja, da muss ich auch gerade so ein bisschen dran denken. Nutze Artikel 5. Ich spürte eine Erschütterung in der Meinungsfreiheit, als ob tausende Social Media Accounts es noch in Leid aufschrien und auf einmal verstummten. Ja, ja, ja, genau. Schon ungefähr. Wunderprächtig. Ich hoffe, ihr habt alle Eier gefunden, die für euch versteckt wurden und alle Braten gegessen und alle Süßigkeiten hinterher gestopft, denn das wird lange heute Abend. Ja. Nun gut, Grünen-Ministerin steigt vor Wahlkampftermin extra in einen Hybridwagen um. Finde ich gut. So kann es laufen, ja. Wenn man irgendwie einen guten Eindruck machen möchte. Das ist eine Ministerin, was war es, aus welchem Bundesland? Sag mal, wenn ich dran würden möchte, damit ich was zu lachen habe. NRW. NRW, okay, NRW-Schulministerin, da steht's. Ja. Ist lustig, ne? NRW ist ein Bundesland, wo sehr viele Schulen, hier evangelisch-katholische Schulen werden, weil man die Lehrer dann unter Tarif bezahlen kann. Und da gab es einen Skandal in dem Örtchen, wo ich mal eine Weile gewohnt habe, Emmerich am Rhein. Aber halt auch lustig ihre Ausrede, dass die deutsche Autoindustrie noch nicht so weit wäre, dass man irgendwie umfassend auf Hybrid zurückgreifen könnte. Das ist so ein bisschen lächerlich eigentlich. Also wird ja hier auch erklärt, dass eigentlich jede große Firma in Deutschland auch Hybrid. Ja, also. Der Flatscreen, der hat sich halt immer noch nicht durchgesetzt. Deswegen braucht man da ein Röhrengerät, weißt du? Ja, genau. Also macht mir keine Vorwürfe. Die Post benutzt heutzutage ja auch schon viel, also in flächendeckendem Einsatz, Elektroautos. Ja. Und da dann zu sagen, das setzt sich nicht durch, halte ich für einfach ja eine Ausrede, ne, weil sie jetzt halt erwischt wurde und das irgendwie wegerklären will. Naja, ihre Hauptausrede steht ja weiter oben. Also das ist angeblich saubere Trennung zwischen dem Dienstwagen und dem Wahlkampfauto. Also das könnte ich mir in Deutschland wiederum auch vorstellen, dass es solche Vorschriften gibt. Aber ja, trotzdem verstehe ich dann, wie es hier auch steht, nicht, warum sie nicht in beiden Fällen ein Hybrid oder noch besser ein Elektroauto oder ein Fahrrad hat. So ein Fahrrad mit Panzerglas außenrum. Dazu fällt mir ein guter Witz ein. In China heißt es immer, dass Fahrräder Umweltverschmutzung hervorrufen. Chinesischer Experte steht dann immer nur drunter. Okay. Ja, ich glaube auch, als Feinstaub, was die aufwirbeln hinten hinter. Genau. Mehr zum Thema Elektroauto. Ja. Ja, das war mehr so ein zum Schmunzeln. Ja, zumindest alle 4 Jahre tut dann der Politiker das, was er immer erzählt, dann auch ernst nehmen. Das ist besser wie nicht alle 4 Jahre, das muss man schon sagen. Also. Du gibst dich mit wenig zufrieden, ja. Ja. Ja, jetzt würde ich hier mal dieses Video einspielen von der Vorstellung des Einwanderungsgesetzes, so wie sich die Grünen das vorstellen. Und den Sprecher für Integrationspolitik, Volker Beck. Herzlich willkommen. Bitte starten Sie jetzt. Ja, herzlichen Dank und herzlich willkommen auch von mir. Wir haben als Grüne Bundestagsfraktion heute den Gesetzentwurf für ein Einwanderungsgesetz mitgebracht und legen ihn vor. Wir diskutieren über diesen Gesetzentwurf schon seit geraumer Zeit mit Expertinnen und Experten, mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, der Wissenschaft. Wir haben mit Unternehmen, die im Pflegebereich tätig sind, verständigt. Wir haben seit 2015, da haben wir die ersten Eckpunkte vorgelegt, darüber diskutiert. Und jetzt haben wir mit Unterstützung von Herrn Professor Dr. Thomas Groß einen Gesetzentwurf auf den Tisch gelegt, den wir für zukunftsweisend für ein Einwanderungsland halten, mit dem wir zeigen wollen, was geht, was möglich ist und wie ein. Welches Einwanderungsland meint denn die Tante? Wo steht denn das? Wer hat das denn entschieden, Frau Göring-Eckardt? Die Das habt Willens. ihr euch so ausgedacht, aber das heißt ja nicht, dass es dadurch Realität wird. Das müsst ihr noch lernen. Ja, Ja, die will Artikel 1.1 Deutschland verrecke. Nein, Quatsch. das, was Sie, also ich habe das letztens mal irgendwie erklärt gehört mit, ja, wir haben ja mehr Leute kommen rein nach Deutschland, als Leute rausgehen. Und deswegen ist es ein Einwanderungsland. Dum, dum, dum. Aha. Und warum kommen mehr Leute rein? Weil die Regierung und die etablierten Parteien sich entschlossen haben, die Grenzen nicht zu kontrollieren. Könnte man irgendwie auch Selbstnutz, Eigennutz unterstellen. Vor allem, das ist ja ganz schön irreführend, ne? Weil ein Einwanderungsland, also wenn ich das so höre, denke ich zum Beispiel auch an Strukturen, die existieren und die Einwanderung ermöglichen oder vereinfachen. Ja, oder Regeln. Einfach nur. Ja, das wollen Sie ja jetzt schaffen mit so einem Gesetz. Und auch, weil sie hat ja gleich auf die Pflegeindustrie abgehoben, dass die daran interessiert sind, einen Haufen Leute zu kriegen, die die Drecksarbeit für noch weniger Geld machen, ist klar. Aber wollen wir das? Wollen wir, dass unsere Senioren, wenn sie denn mal das Pech haben, in einem Altersheim zu landen, ich würde mir eher die Kehle durchschneiden, glaube ich, als dahin zu gehen. Wollen wir, dass die von Niedriglöhnern aus Ländern betreut werden, die noch kaum die Sprache sprechen und Ja, keine Motivation haben, weil sie nur 30 Cent kriegen und die Hälfte wegschicken müssen? Wollen wir das? ich weiß auch nicht, wollen wir nicht erstmal überhaupt da fairere Verhältnisse in diesem Arbeitsbereich schaffen, dass die Leute gut ausgebildet sind, besser bezahlt werden, motivierter an die Arbeit gehen und die Gesamtsituation sich auch für die Älteren dadurch verbessert? Nee, ich fände es gut, wenn wir afrikanisches Gesundheitspersonal hierher bekommen, damit die Länder einen Brain Drain haben, damit es den Ländern noch schlechter geht und wir uns Ausbildungskosten sparen können. Ich finde, es ist eine grundsätzlich gute grüne Idee, das zu machen. Ja, ich bin auch dafür auf jeden Fall. Dann besteht dann die medizinische Versorgung darin, dass dann alten Leuten mit Gebrechen wird dann irgendwie eine Suppe aus Wurzeln und Gummireifen gekocht, wie, weißt Ja. du, mit afrikanischer Voodoo-Magie. Okay, das war jetzt sehr rassistisch, aber gut, wir sind noch über eine Welt gemacht. Nee, aber beim Ding, also in Afrika haben sie ja einen Haufen Probleme, dass sozusagen einfach die Leute, die was gelernt haben, die jetzt zum Beispiel Blutabnahme legen können, was ja bei Pflegepersonal schon eine weitere Ausbildung ist, dass die halt eher nach Europa oder nach Nordamerika abwandern und halt nicht dort in den bestehenden Gesundheitssystem weiterarbeiten, weil sie besser verdienen. Und wir haben natürlich einen demografischen Wandel, haben auch Probleme, aber das einfach nur durch die Abwanderung aus anderen Ländern zu lösen, ist halt eine Verschlimmbesserung. Weil den Ländern fehlen dann auch wiederum die Leute, die halt auf irgendwen aufpassen. Und dann ist das halt, ich weiß nicht, so ein Nullsummenspiel in Sachen Hilfe für andere, die eigentlich nur Hilfe für einen selber ist, weil man dann günstigere Arbeitskräfte hat. Also. Einwanderungsgesetz zeitgemäß aussehen könnte. Deutschland ist ein Einwanderungsland, daran gibt es sicher keinen Zweifel und ein Einwanderungsland braucht auch ein Einwanderungsgesetz. Das ist an der Zeit. Die alternde Gesellschaft und der Fachkräftemangel lassen keinen Zweifel mehr. Boah. Nein, wir werden die... Ja, der Fachkräftemangel, von dem seit über 20 Jahren oder 10 Jahren mindestens irgendwie die Rede ist. Also ich kann mich schon mal erinnern, dass es zu meiner Schulzeit schon gießen hat, von wegen, es gäbe so wenig Fachkräfte. Und das ist in ja Klammern auch, muss da, Entschuldigung. Ja, es ist ja, wird ja auch immer quasi so berechnet, dass man irgendwie sagt, wenn sich nur so und so viel Qualifizierte irgendwie auf die Stelle bewerben, dann herrscht Fachkräftemangel. Es sind 7. 7 ideal geeignete Bewerber auf eine Stelle bedeutet, dass du einen Mangel hast. Es müssen mehr wie 7 sein. Wenn du 8 Leute hast, die sich auf dieselbe Stelle bewerben und ideal geeignet sind und dir dann noch die Haar- und die Augenfarbe aussuchen darfst, je nach Geschmackssorte, dann hast du keinen Fachkräftemangel mehr. Wenn es nur 3 sind, das ist absoluter Mangel. Geht gar nicht. Und das Ding ist halt auch, wenn du dann halt auch deine Gehaltsvorstellung so niedrig ansetzt, dass sich keiner bewirbt, ist klar, dass daraus auf lange Sicht ein Fachkräftemangel wird. Eben. Also. Ja, oder wenn du einen Frauenüberschuss hast bei qualifizierten Sachen, was nicht viele Leute machen und die dann alle aussteigen, schon ziemlich früh, weil sie eine Familie gründen oder irgendwas. Du meinst so Bergarbeit, Müllwagen, Krieg nee, und so. Da jetzt nicht. Ich meine eher sowas wie Veterinärmedizin oder generell ja. Medizin, was ja immer mehr zum Frauenberuf wird. Industrie. Ist ein Frauen- demografische Beruf. Entwicklung mit Einwanderung nicht umkehren können, aber wir können sie dämpfen. Und darum geht es uns. Es geht uns darum, dass wir die aktuellen Regelungen, die kompliziert sind, die bürokratisch sind und die eines Einwanderungslandes nicht würdig sind, zu entbürokratisieren, zu liberalisieren, zu vereinfachen, sodass all diejenigen, die auf den Zuzug von Fachkräften angewiesen sind, dazu eine reale Möglichkeit haben. Und auf der anderen Seite diejenigen, die nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten, nicht mehr den Umweg über das Asylrecht nehmen müssen, sondern tatsächlich eine echte Person. Das ist ja auch eine ziemliche Ansage, ne? Also damit sagt sie ja schon quasi die Blue Card. Ja. Das haben sie doch schon alles gemacht. Das ist doch nichts Neues. Es gibt doch bereits die Blue Card. Man will den Leuten die Staatsbürgerschaft hinterherwerfen. Das ist das, was die vorschlagen. Aber Blue Card gibt es doch schon längst. Ja. Also, hat sie gerade gesagt, dass alle Asylanten hierher kommen, um zu arbeiten im Endeffekt? Ja. Naja, nicht alle, aber dass es auf jeden Fall welche gibt. Und das ist ja auch schon mal eine ganz schöne Ansage. Also so nach dem Motto, so bisher mussten die den Umweg gehen. Krass. Aber ist nicht schlecht. Überleg mal, du kannst du kannst dann in Spanien kannst du einen Bürgerkrieg anzetteln und dann kann von dort Flüchtlinge in dein Land kommen und die Leute, die was arbeiten können, die kannst dann da behalten. Dann musst du nur ein Land bombardieren, wo du glaubst, dass Leute sind, ja, gut, die in deiner Wirtschaft sich Spanien, gut integrieren würden. Dann kannst du Krieg... ja auch, Spanien ist ja auch schon ein gutes Beispiel, weil in Spanien, wenn jemand aus Spanien in Deutschland arbeiten will, dann braucht er überhaupt keinen Asylantrag stellen oder irgendwas. Das haben wir schon über die Freizügigkeit. Ja, wir haben ja schon einen Arbeitsmarkt von einer halben Milliarde Menschen. Ja. Wie groß soll er denn noch werden? Ja, schauen wir mal. Ja, alle. Noch. Alle. Jeder. Auch der Mensch, der hinterletzte Mensch in Afrika kann für die Globalisierung eingespannt werden. Finde ich gut. Heil Shareholder. Genau. Und Erdolf. Und Göring. Göring ist eine gute Perspektive mit einem Einwanderungsgesetz bekommen. Was sieht unser Konzept vor? Zunächst, wir führen eine Talentkarte ein. Eine Karte. Die Talentkarte, sind mit wir im der Kindergarten oder was? Ohne Spaß, nee, eine Talentkarte. Das wird dann auf Abschluss. Das super, super Einwanderungstalent kommt dann auf RTL. Ja, ohne Spaß. Wollte es gerade sagen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Und wer die Talentkarte bekommt, entscheiden dann Heidi Klum, Bruce Danell und Jorge. Ey, Mann, du kannst ja überhaupt nichts. Kannst du überhaupt Leuten den Arsch abwischen? Du kommst hierher aus Afrika und nervst hier ab, oder was? Oder wir haben dann so eine andere perverse Form von Segregierung, wo wir dann sagen, ja, Leute mit Talentkarte nicht erlaubt. So, du bist doch einer von den Talentierten hier. Wir wollen einen Talent-Chip, den man unter die Haut bekommt, damit man auf Arbeitsfähigkeit geprüft werden kann. Also ja, meine genau, Tochter, ja, die geht mir nicht aus dem Haus mit einem Talentierten. Ja. Und wie ist das eigentlich mit dem Umrechnen? Kann ich die Talente auch in Schekel umrechnen? Das wird dann wahrscheinlich so wie in diesen Star Trek-Folgen, diesen alten irgendwie, wo irgendwelche Leute irgendwie die Crew kapern und denen irgendein Halsband umlegen und dann mit dem Schmerzknopf irgendwie die gefügig machen können oder so. Müsste dann nicht irgendwie jeder eine Talentkarte bekommen? Dann wären die Leute, die halt weniger Talente haben, trotzdem halt am Arsch, nur mit einer schönen Zertifikat davon, dass sie halt am Arsch sind. Ja, machst so. Du halt ein paar Talentkarten in verschiedenen am Arsch. Farben. Was ist, wenn mein Talent Arbeitsverein ist? Ja, und ist dann sowas wie PTSD, also wenn man das dann wirklich hat durch Kriegsvertreibung, ist es dann förderlich für die Talentkarte oder abträglich? Weil es führt ja zu Arbeitsfehlzeiten, wenn du PTSD hast. Und aber, also hat man dann den grünen Schlüssel, den Göring-Eckardt-Schlüssel, dass es dann zu gewissen Zeiten dann positiv sich aufwirkt auf die Talentkarte oder negativ. Das ist halt... Da schlage ich sich wieder aus. Einerseits benachteiligt im alltäglichen Leben, aber einerseits darf man dich ja auch wiederum nicht benachteiligen. Verstehst du, was ich meine? Ja. So hast du so einen Status quo auf deinem im Hirn eingepflanzten Chip oder wie die sich das vorstellen. Wir schreiben einfach ins Gesetz. Wie ist das denn, wenn man Fachunternehmer Taharusch ist? Kriegt man ja da auch dann? Da würde ich mich auch mal bewerben. Wir schreiben einfach ins Gesetz. Können dann Talentkarten vererbt werden oder könnte der Staat dann nicht so Booster-Packs rausbringen mit Talentkarten und du bekommst dann so eine goldene Talentkarte in 10.000 Talentkarten, so eine Chance zu gewinnen und ein besseres Leben zu bekommen auf Form von Talentkarte. Wir schreiben einfach ins Gesetz, dass die Leute mit PTSD alle bei Basti Deutschland eingestellt werden. Ja. Sind die nicht gut qualifiziert? Fachkräfte mit ihren Familien ohne Nachweis eines Arbeitsplatzes kommen können. Sie können dann ein Jahr lang ausprobieren, ob sie in Deutschland einen Arbeitsplatz finden. Mach noch mal Pause, Alter, ohne Spaß, dieses dumme Geschäft. Man hatte mal, als man Diplom-Ingenieur hatte, hat man 50.000 bis 60.000 Euro pro Jahr verdient. Mittlerweile bekommt man für das Äquivalent à la Bachelor-Master kriegt man 30.000 Euro. Wir haben das, weil wir die Blue Card eingeführt haben. Was möchte man machen? Man möchte das, was, wenn man studiert hat, verdient, man möchte das noch weiter runterholen. Weil wenn du den Markt weiter öffnen tust, und dann hast du noch aus Afrika die klugen Leute, die dort einen Abschluss haben, die tun dann nicht ihr eigenes Land entwickeln. Nein, die tun dann für Dumpinglöhne hier arbeiten. Das ist halt, ich keine Ahnung, Marktlogik im Quadrat. Sowas kommt von der Grünen Partei. Und dann kommst du dir noch mit Identitätspolitik und nenn dich einen Rassisten, wenn du sagst, hey, ist vielleicht das mit der Supermasseneinwanderung vielleicht nicht so eine ganz gute Idee? Ab wann können wir denn Benetton-Werbung Deutschland sagen, dass wir nicht mehr komplett alle Tore aufmachen wollen in Sachen Einwanderung? Und ich sage das mit viel Liebe im Herzen. Ich habe das selber gemischt, Ehe und alles. Aber Göring, Alter, ohne Spaß, du tust das Land so ruinieren. Das geht nicht ungebremst für alle Zeiten gut. Das ist keine Ahnung. Vor allen Dingen, sie sagt so, die Leute können mit ihren Familien kommen und dann ein Jahr lang probieren, eine Arbeit zu finden. Und das soll dann irgendwie funktionieren, oder was? Ja. Und danach, wenn die keine finden, dann gehen die wieder freiwillig, oder was? Was ist denn das für eine, Alter, mein Kopf tut weh. Was ich jetzt gerade nochmal sagen wollte, Abel, gab es nicht bereits Länder, die sich darüber beschwert haben, dass die ganzen Leute, die was auf dem Kasten haben, die wandern jetzt alle nach Deutschland aus und so? Und wurde daraufhin dieses wahnwitzige Projekt ins Leben gerufen, wo man quasi Leute bezahlt dafür, dass sie wieder auswandern? Ja, also das war der Irak, das war während der Flüchtlingskrise, hat der Arbeitsminister vom Irak in Deutschland sich bei der Botschaft beschwert und meinte, dass man ihm doch nicht alle fähigen Arbeiter aus dem Land abziehen soll und wie man das dann Land das jemals wieder aufbauen soll, wenn jetzt Deutschland auch noch die guten Arbeiter nimmt, also die gebildeten Leute, halt der Brain Drain. Ja, halt rausgeht. Gut, auf der anderen Seite kann man auch sagen, wenn ihr das hinbekommt, einen Teil von eurem Land unbewohnbar zu machen, weil der Staat sein Gewaltmonopol verloren hat, dann seid ihr halt auch nicht unbedingt das Land, wo die Leute bleiben wollen, aber es ist halt ja, es ist halt für die Länder, wovon die Leute kommen, ist es halt auch Gift. Du kannst nicht nur alle klugen Leute rausschicken und wegschicken. Wenn die nach irgendwie 10 Jahren wieder zurückkommen, mit Wissen an, also Wissen sich aneignen konnten durch ihre Arbeitsstelle, was dann wieder ins Land reingespült wird, dann geht das. Aber es ist halt wirklich nicht unbedingt das Idealste, auch für das Land, wo die Leute halt herkommen. Das darf man halt immer nicht vergessen. Also. Und ja, das mit dem Programm, dass man sogar Geld zahlt, dass die Leute wieder zurückgeben, das gibt's auch. Also gerade aus dem. Wir zahlen Grund. Auf jeden Fall die Reisekosten. Dieses eine Jahr bekommen Sie keine Unterstützung sozialer oder anderer Art. Das ist auch Wunschdenken vor allen Dingen. Wovon leben die denn dann? Ja. Die kommen aus Afrika hierher, hatten da irgendwie einen schlechten Job mit und haben ihrer Familie gespart, um sich hier mit Familie zu versorgen oder was? Also die kriegen keine Sozialleistung oder was meint die jetzt genau? Weil das ist ja eine Politikerin, da muss man ja genau nachfragen. Naja, sie hat gerade gesagt, die kriegen keine Hilfe. Das ist ja eigentlich eine eindeutige Aussage. Weder sozial also, noch sonst hier, irgendwie. Kriegen keine Sozialleistung und haben dann noch keine Arbeit und können aber versuchen, eine zu finden oder was? Ein Jahr lang, ja. Dann, ja, illegale Migration vorbereiten? Ja, das oder? Ist das. Eigentlich ist das Schleuserei, ja. Es ist ja auch klar, wie das enden wird. Wenn die Leute erstmal da sind und schreien, dann wird es heißen, seid ihr Nazis oder was? Wir müssen denen noch helfen. Und dann wird es das eigentlich... Das ist doch nur wieder vorbereitet, ihr wird auch wieder eine Situation vorbereitet, die es okay macht, dass man sich noch mehr Flüchtlinge Flüchtlinge ins Land holt, ja. Warum, was spricht denn dagegen zu sagen, die deutsche Wirtschaft finanziert Bewerbungszentren in Dar es Salaam und Nairobi und so? Und da können die Leute hinkommen, führen da ihre Bewerbungsgespräche und wenn sie genommen werden, kriegen sie eine Karte. Wo ist das Problem? Dann können wir uns diesen ganzen Ärger sparen, der mit dem Vorschlag von Göring-Eckardt hier um die Ecke kommt. Ja? Weil ja, natürlich werden die nicht zurückgehen wollen. Natürlich müssen wir die unterstützen, wenn sie erstmal hier sind und nichts zu fressen haben. Ja? Ist doch klar. Also das gebietet ja auch die Menschlichkeit. Du kannst niemanden hier verhungern lassen, nur weil du keinen Bock auf ihn hast. Ja, und darauf wird es hinaus. Es wird auch die ganze Zivilbevölkerung einfach nicht mitmachen. So einfach ist das. Ja? Die werden sagen, das ist unfair, wie die behandelt werden. Und dann auf Druck der Zivilbevölkerung werden dann wieder irgendwelche Änderungen veranlasst, ja. Und der Witz ist halt, es ist doch günstiger, wenn es um Sozialleistungen geht. Du kannst halt hier mit dem Geld, was du eine Person durchdrückst, halt vor Ort dann wahrscheinlich einen Straßenzug ernähren, also mehrere Familien. Das ist halt auch so eine Sache, wo man sich überlegt, will man vielleicht einfach mal mehr Entwicklungshilfe geben und dann versucht man den Ländern auf den grünen Zweig zu helfen oder macht man hier aus falscher Menschlichkeit einfach nur sinnlose Politik, die das Gegenteil von dem in der Realität entfaltet, von dem, was sich Göring-Eckardt vorgenommen hat, wie sie eine tolle Politik macht. Also, dass sie im Endeffekt die Situation für alle Beteiligten schlechter macht durch das, was sie vorschlägt. Der Unterschied zwischen Einwanderungsmöglichkeiten und eben dem Asylrecht. Sie müssen für Ihren Lebensunterhalt, heißt das, in diesem einen Jahr selbst sorgen. Das ist auf der einen Seite die Möglichkeit, auch für qualifizierte, aber eben nicht hochqualifizierte Menschen, es in Deutschland zu probieren. Es ist auf der anderen Seite aber natürlich auch eine Chance für kleine Handwerksbetriebe, für Pflegestationen, für kleine Krankenhäuser, die diese Möglichkeit nutzen können und auch nutzen wollen. Wir wissen, dass große Konzerne, große Kliniken etc. längst ihre Personalrekrutierungsbüros in anderen Ländern, in Vietnam etc. pp. Haben. Wir wollen das auch den Kleinen ermöglichen. Das geht mit der Talentkarte und das bedeutet, dass man ein Jahr lang probieren kann, ob man hier eine entsprechende Beschäftigung findet, um dann seinen Lebensunterhalt damit sichern zu können. Genau, no, das ist das Ding. Probiert's mal mit Vietnamesen und so. Probiert's mal mit allen, aber probiert's nicht mit den Leuten in Deutschland. Diese Denkweise, ja, wir holen die mal alle hier hin und gucken wir mal, wie das funktioniert. Ja, Ist das nicht schon irgendwie Beweis genug dafür, dass man hier Leute hat, die nicht wirklich so in diese Berufe reingehen oder da sich nicht halten können, dass das sowieso für Leute, die schon die Sprache haben, schon schwierig ist? Ja? Und wenn man dann noch Leute nimmt, die eben die Sprache nicht haben, dann werden diese Leute erst recht nicht reinkommen können. Das heißt, die brauchen es auch gar nicht erst versuchen. Ich meine, ich verstehe das nicht ganz. Man könnte ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen dämlich, aber ich habe mir das so vorgestellt, es wäre einfacher, anstatt die Leute reinzuholen, damit die was versuchen, in Anführungszeichen versuchen, das ist ja auch wiederum ein zu breiter Begriff, finde ich, könnte man einfach so ein ganz großes Brett ausstellen, so ein schwarzes Brett und dann sagen, hier, diese Position ist frei, diese Person ist da und jetzt ist die schon vergeben und fertig. Dann braucht man die Leute nicht erst zum Versuchen hinbringen, sondern erst dann einsetzen, wenn sie wirklich gebraucht werden. Also, ja. Was ist denn eigentlich aus der klassischen Bewerbung aus dem Ausland geworden, ja, wo dann einer sich eine Stelle sucht, die Qualifikation dann entweder erwirbt oder halt eben mit dem zukünftigen Arbeitgeber abklärt, dass er die dann hier erwirbt? Und ja, was ich verstehe, dieser Vorschlag macht für mich absolut keinen Sinn. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich sehe das so, man will irgendwie eine neue Schlange aufmachen. So, man hat ja die, im Land selbst hat man ja für die verschiedenen Jobs und für die verschiedenen Stellen schon Schlangen, Warteschlangen, wo jeder drin reingepackt wird, wenn man irgendeinen Job haben will. Ja? Und wenn die Stelle dann frei wird, ja gut, dann, wenn du passt, dann wirst du vorgerückt. Und je nachdem, wie gut du bist, stehst du halt einen Platz in dieser Schlange. Und mit diesen Karten will man jetzt eine extra Schlange nebendran aufmachen für Leute, die besonders sind. Und sich dann auch mal von denen dann durchziehen lassen, was halt eigentlich nicht wirklich gut ist. Das ist so ein bisschen Abwechslung reinbringen oder was? Ja, also, ja genau. So, warum immer die Leute aus dem Inland nehmen? Warum nicht mal Leute aus dem Ausland nehmen? Um ein bisschen Lohndumping reinzubringen, ganz ja, einfach. Weißt du, ich meine, du holst dir die ganzen Leute aus dem Ausland, die dann hier erstmal noch ausgebildet werden sollen und so, was sowieso eine finanzielle Belastung ist, dann hast du noch mehr Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, was für den Lohn an sich, ja, ist auch nicht gut und wir wissen alle, dass halt eben gerade im sozialen Bereich viel zu wenig bezahlt wird, zumindest, naja, was heißt, wir wissen alle, es ist meiner Meinung nach, ist das so, ja, und jetzt da, oh Gott, ich brauche Schnaps. Zweitens, wir wollen die Möglichkeiten, die es heute bereits gibt, nämlich die arbeitsplatzgebundene Einwanderung, liberalisieren und entbürokratisieren. Für hochqualifizierte und qualifizierte Beschäftigung entfällt beispielsweise die Vorrangprüfung, die wir heute noch haben und die immer wieder ein dicker Stein im Weg ist, wenn Menschen in Beschäftigung kommen sollen. Die Hürden bei der Visumserteilung zu gering qualifizierter Beschäftigung wollen wir abbauen, um insbesondere in den Bereichen mit hohem Arbeitskräftebedarf, beispielsweise im Pflegebereich, weitere Möglichkeiten der Einwanderung zu schaffen. Man könnte meinen, die Dame hat irgendeinen Vertrag mit Asklepios oder Vitos oder so, oder? So oft, wie sie Pflege sagt. Ja, also die Dame sitzt in der Synode der evangelischen Kirche. Das ist ja irgendwie so diese demokratisches Organ, was sie sich da irgendwie gönnen, um mit zu rechtfertigen, dass sie so eine öffentliche Position einnehmen in Deutschland. Und ja, das ist eine gute Kirchenfrau, also kannst du nicht sagen, Top-Moral und so, alles bestens. War ja sogar mal die Leiterin davon, auch parallel mit ihrer Position als Spitzenkandidatin 2013 zur Bundestagswahl, was sie ja jetzt auch wieder wird. Damals hat sie den Posten dann aufgegeben, aber nicht, weil sich das nicht gehört oder so, sondern weil das ein Interessenkonflikt ist, sondern weil das zeitlich einfach nicht gepasst hat. Wir wollen den Bereich der Bildungsmigration ausbauen. Das muss ein neuer Pfeiler werden für ein zeitgemäßes Einwanderungsrecht, das wir in Deutschland brauchen. Ziel ist es, Menschen einfacher zu ermöglichen, in Deutschland zu studieren und sich hier dann auch beruflich zu qualifizieren. Ja, was noch alles? Ja, vor allem, das gibt es auch alles studieren. Schon. Ne? Also diese ganzen studieren. Sachen, da gibt es doch schon lange alle möglichen Organisationen für, die sich darum kümmern, das abzuwickeln und irgendwelche Initiativen aus anderen europäischen Ländern, die Leute in Deutschland auszubilden, gibt es auch schon lange. Gibt es auch schon seit über 10 Jahren. Ja. Erasmus-Ding heißt es doch, Erasmus. Das ist das Studium-Ding, ja. Und außerdem unterschätzen die halt einfach schon extrem, was überhaupt die Leute, die hierher kommen, wollen, okay? Die bekommen schon das, was sie wollen, so im Mindestmaß, ja, wenn sie schon hier im Land sind, okay? Die Leute brauchen nicht studieren, um einen besseren Lebensstandard für sich zu bekommen hier in Deutschland. Ja, in Deutschland jetzt redet sie ja speziell davon, dass man Leute holen soll, die halt eben nur hierher kommen, um zu studieren. Und das gibt es natürlich auch irgendwie. Aber ich sag mal zum Vergleich, das habe ich, glaube ich, hier auch irgendwann mal erzählt. Ich war ja mal in Kalifornien für eine Weile, also für 2 Wochen. und da war ich bei einer Bekannten, die halt selber Amerikanerin ist, und die hat halt in so einer Villa gewohnt mit anderen Leuten zusammen. Also jeder hat da so sein eigenes Zimmer gehabt und es gab halt eine gemeinsame Küche und so. Und das war halt alles so Techie-Heinis da irgendwie. Also das war halt im tiefsten Silicon Valley. Und einer von ihren Mitbewohnern war einer aus Madrid, der an der Stanford-Universität, die da ja auch ist, studiert hat. Und der hat mir halt erzählt, durch was für Reifen er da springen muss, ne? Also sein ganzes Aufenthalt, also er hat fertig studiert, Stanford-Universität ist so eine von diesen Ivy League-Universitäten, also eine von diesen Top-Universitäten, und er hat da studiert, einen guten Abschluss gemacht, Ingenieur auch gewesen, und trotzdem seine ganze Aufenthaltsgenehmigung in Amerika ist nur daran geknüpft an seinen Arbeitgeber, und er kann ihn nicht wechseln und so. Und wenn er den doch wechselt, also er kann ihn im Prinzip schon wechseln, aber da muss er halt schnell einen neuen haben, weil wenn er nicht schnell einen neuen Arbeitgeber kriegt, der aber auch bereit ist, diese ganzen Bürgschaften und das alles da irgendwie zu übernehmen, damit sie ihn einstellen dürfen, dann muss er halt wieder zurück nach Spanien. Das ist dann egal, ob er da irgendwie studiert hat oder so. Und die haben da auch ganz, ganz strenge Vorschriften, selbst für solche Leute, die da studiert haben und da seit Jahren irgendwie wohnen. Und das geht mir dann immer durch den Kopf, wenn ich sowas da irgendwie höre. Weil von Amerika, also Amerika ist auf jeden Fall ein Einwanderungsland im Vergleich zu Deutschland. Und selbst bei denen läuft das halt eben so, ne? Dass das alles ganz strikt geregelt wird und du da ordentlich Geld auf den Tisch packen musst und durch alle möglichen Reifen springen musst und sie da alle möglichen Hürden in den Weg legen. Hat dadurch Amerika nicht auch ein ganz großes Problem mit illegaler Immigration, weil die Hürden eben so hoch sind, dass sich viele Leute denken, scheiß doch drauf, und ja, jetzt bin ich halt hier, und wenn ich abgeschoben werde, komme ich halt illegal wieder. Ja, wie man das sehen will, ne? Also das ist halt die Frage. Also ich denke mal, wenn die Hürden niedriger wären, wären die Leute halt trotzdem da, ne? Also bei dem Spanier auf jeden Fall. Aber gut, der hat ja auch einen guten Abschluss gemacht, und also das Letzte, was ich von dem gehört hatte, war, dass er bei Apple angefangen hat. Also dem wird es wahrscheinlich jetzt nicht schlecht gehen. Was ich in Bezug auf Vereinigte Staaten gehört habe, ist, dass wenn Grenzkontrollen hochgefahren werden, dass dann die Illegalen eher geneigt sind, im Land zu bleiben, weil sie, wenn sie ihre Familie besuchen würden und wieder zurückkommen würden, sich fürchten, dass sie an der Grenze festgehalten werden. Also dass sozusagen die Grenzen dicht machen erstmal zu einem Anstieg führt, aber dass dann nach und nach halt das sich auch wieder halt ausgleicht mit Illegalen, also dass dann halt weniger kommen und dass dann die generelle Zahl der Illegalen halt weiter runtergeht. Das hat irgendein Professor an irgendeiner Uni mal gesagt, müsste ich raussuchen, die Quelle. Ja, und dann haben die Amerikaner auch noch so eine Quotenregelung. Also du kommst schon an eine Arbeitsgenehmigung, wenn du jetzt aus einem Land bist, wo es nicht viel Immigration gibt nach Amerika. Und mittlerweile ist Deutschland eins von diesen Ländern. Also, wenn du Chinese bist oder Mexikaner, dann brauchst du es gar nicht probieren. Weil aus den Ländern haben sie halt zu viele. Und das ist auch so ein Ding. Da gucken sie halt direkt mit der Vielfalt, und das haben sie auch schon lange so gemacht. Also, da sagen sie nicht so, ja, okay, wir holen jetzt irgendwie Gastarbeiter, ja, wenn die alle aus der Türkei kommen, ist auch egal. Ne? Also, da achten sie halt darauf, dass es halbwegs ausgewogen bleibt. Also, dass sie halt auch wirklich dann von allen Ecken irgendwie die Leute kriegen. Und nicht nur von einer. Und Einwanderungsrecht und Asylrecht sind zwei verschiedene Dinge. Das Einwanderungsrecht ist dafür da, dass wir diejenigen, die wir brauchen, bekommen. Das Asylrecht ist dafür da, dass diejenigen, die uns brauchen, hier Aufenthalt und Sicherheit bekommen. Ich frage mich ja, auf wem sie das da jetzt erzählt. Die sagt das so, als hätten die Leute alle keine Ahnung davon. Dabei ist das doch ja, vollkommen offensichtlich. Wenn Leute flüchten, dann bitte auch nur die, die einen Master haben und einen Doktortitel. Die dürfen flüchten, andere sollen nicht flüchten. Danke, Erde. Haltet euch bitte dran. Kommt mir eher so vor wie so eine Beruhigungspille für Leute, die halt eben sagen, ja, aber ich mache einen Unterschied zwischen Migranten und Flüchtlingen, weißt du? Und, aber der Unterschied ist doch auch rationaler Menschenverstand. Also ich Eckert. Aber wir wissen ja alle, rationaler Menschenverstand in dieser Hinsicht ist sehr rassistisch. Ja, wie kannst du denn nur sagen, dass die Leute unterschiedliche Motivationen haben, nach Deutschland zu kommen? Was ja. Stimmt nicht, du Nazi. Ja, das stimmt. Da habe ich mich jetzt der Hate Speech verbrochen und muss in den Keller der Amadeo-Antonio-Stiftung geknechtet werden. Wenn du noch ein einziges Mal Hate Speech, ja, dann hole ich den Papa und der ändert das Grundgesetz, dann kommst du nie wieder aus deinem Kellerloch. Oh mein Gott. Das ist ja schon rassistisch, weil du ja eine Wir-Die-Rhetorik führst hier. So. Ja, so fängt's an, während den Anfängen. Ja. Allerdings haben wir gerade in den letzten 2 Jahren die Erfahrung gemacht, dass es Sinn macht, dass man auch zwischen Asyl und Einwanderung einen Spurwechsel vornehmen kann. Natürlich nur dann, wenn man die Voraussetzungen für Einwanderung auch tatsächlich erfüllt. Einen solchen Spurwechsel sehen wir in unserem Gesetzentwurf vor und wollen damit die Arbeitsmigration erleichtern. Wir kennen alle Fälle von gut qualifizierten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die eigentlich zu Einwanderern werden können. Das soll möglich sein für Studierende, für Auszubildende, für Geduldete, für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, wie gesagt, wenn sie die entsprechenden Kriterien erfüllen. Um das Einwanderungsrecht. Welche Kriterien erfüllt denn ein Student oder ein Auszubildender? Das ist doch auch wieder Augenwischerei. Wenn er uns gefällt. Ich nehme an, die meint damit, dass sie qualifiziert sind genug, also so kreditiert und so. Potenzieller Wirtschaftsflüchtling? Als Auszubildender bist du genau wie, dann hast du eine Hauptschule. Das ist ja, von den Leuten brauchen wir dringend mehr. Ja, meine Frage ist halt, dann hat man ganz viele Leute, aber das endet, wo sollen denn die Jobs herkommen für die Leute? Naja, die geben dann andere auf, die gerne mehr verdienen würden. Also die halt nicht für 8,83 arbeiten wollen. Und währenddessen haben wir da auch noch so die gesamte Modernisierung mit Maschinen, wo Maschinen Menschen einfach jetzt ersetzen in Fabriken. Ja, super. Klasse. So, super. Ja, Maßaffe, würdest du deine gut bezahlte Informatikstelle nicht aus Toleranzgründen aufgeben, damit ein Arbeitsmigrant, ich liebe das Wort, schöne Wortschöpfung, Frau Göring-Eckardt, ja, damit ein Arbeitsmigrant diese Stelle bekommen kann? Nee, das ist, glaube ich, eher so, wenn du dann zum Chef gehst und sagst, hier Chef, ich habe jetzt letzten Monat 200 Euro weniger auf dem Zettel gehabt und der sagt, ja, wir haben die Löhne gekürzt und sagst du, ich habe keinen Bock mehr für den Hungerlohn zu arbeiten, dann kann den Job ein genügsamerer Mensch bekommen. Das ist ja so seltsam. Also ich meine, das ist eigentlich wirklich Wortschöpfung, wie ihr das gesagt habt. Dann ist es eigentlich so sowas wie Gastarbeit, nur bleibst du hier halt für immer. So. Das ist nicht wirklich Gastarbeit. Gastarbeit, aber du bist immer unser Gast. Genau. Dauergastarbeit. Entwicklungspolitisch nachhaltig zu gestalten, ist ja immer die Rede davon, da nimmt man dann die besten Fachkräfte weg. Wollen wir dafür sorgen, dass einerseits klar ist, dass eine Kommission, die wir einsetzen wollen, wir werden das gleich noch näher ausführen, die dafür sorgen soll, herauszufinden, wer sind eigentlich diejenigen, die kommen sollen, wer wird gebraucht, die muss natürlich auch berücksichtigen, wie ist die Situation in den... Ich kann der Frau einfach nicht zuhören. Die Grünen, die hatten schon Skandale, wo sie zu viele Aufenthaltsgenehmigungen rausgegeben haben. Wenn sich die Leute darüber beschweren, dass AfDler ein Flüchtlingsheim betreiben, wäre ich dafür, dass die Grünen das Maul halten sollen zum Thema Immigration. Die haben da schon Skandale hinter sich, wo sie einfach nur mit der Staatsbürgerschaft um sich geworfen haben, unter Trittin. Ich weiß gar nicht, ob sich die Partei da dessen bewusst ist, wie schlecht sie eigentlich aussehen, wenn sie dazu sich überhaupt äußern. Ich will den Volker Beck will ich auch nicht als Gesundheitsminister haben. Also ich keine Ahnung, der mit seinem scheiß Amphetamin. Nee, aber ich krieg Kopfaua von der Frau, wenn ich ihr zuhöre. Wir sind bei 6 Minuten und wir haben, keine Ahnung, 40 Minuten geredet oder so. Ohne Spaß. Ja, also auf jeden Fall, da kommt die Kommission und die entscheidet jetzt darüber, ob die Länder das verkraften können, dass wir die Fachkräfte nehmen. Ist doch alles Wenn prima. Ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis. Ich bin die Eckart. Folgt mir. Alle stehen vor ihr, beschweren sich, sie dreht sich um und sagt, sie stehen hinter mir. Und es muss auf der anderen Seite auch möglich sein, ohne dass man hier den Status verliert, in das Herkunftsland zurückzukehren, vielleicht auch zeitweilig oder eben ganz zurückzukehren. Also insofern, Einwanderungsrecht muss auch nachhaltig sein. Und wir wollen selbstverständlich Integration. Das ist dann nachhaltig, wenn die Leute, die man hier ausgebildet hat, auf deutsche Kosten dann einfach so wieder zurückfahren können, wie es ihnen passt, und dann irgendwann anders nochmal wiederkommen, wenn sie Spaß dran haben. Ja, das ist die Nachhaltigkeit. Und Einwanderung zusammendenken, anders geht es nicht. Deswegen wollen wir dafür sorgen, dass es erleichterte Möglichkeiten gibt, einen dauerhaften Aufenthalt hier zu bekommen und andere Staatsangehörigkeitsmöglichkeiten. Wir wollen das Staatsangehörigkeitsrecht liberalisieren, auch das gehört dazu. Wir gestalten mit diesem Gesetzentwurf Zukunft, wir stärken unsere Wirtschaft, wir schaffen neue Perspektiven für Menschen, die zu uns kommen wollen. Und ich rufe alle anderen Parteien auf, sich diesem Gesetzentwurf anzuschließen. Er ist notwendig, um das Einwanderungsrecht zu liberalisieren, aber auch um dem Befund, dass wir längst ein Einwanderungsland sind, gerecht zu werden. Wir müssen uns als ein modernes Einwanderungsland eben auch ein Einwanderungsgesetz geben. Und ich hoffe sehr, dass wir dafür Unterstützung von anderen bekommen. Vielen Dank. Ja, wollen wir die anderen auch noch anhören, oder? Wollen wir fortfahren im Text? Wir können mal den Chat fragen. Kartoffelsalatrezept. Ja, ich spiele mal einfach noch mal kurz dieses Jahr ein. Das ist die Tagesschau von vor 20 Jahren. Entwurf für ein Einwanderungsgesetz, Bündnis 90 Die Grünen. Die haben wahrscheinlich echt so einen Kalender. Ey, was haben wir vor 20 Jahren? Oh, Einwanderungsgesetz, das könnten wir mal wieder machen. Ja, also das war damals wohl auch ziemlich kontrovers diskutiert. Also ich habe da letztens auch so ein Interview mit der Schnarrenberger gesehen, weil die FDP hatte damals auch ein Einwanderungsgesetz vorgeschlagen und die CDU hat gesagt, nee, und daran ist es dann halt im Endeffekt gescheitert. Und die Grünen hatten halt auch einen Entwurf. Ja, und die Grünen, der Trittin, der war hier, der hat einen Skandal gehabt in der Geschichte. Also, der hat so viele Visas ausgegeben. Ja, das war aber noch nicht vor 20 Jahren, das war 2001, also, 2002. Ja. Also, ich glaube, der Chat ist gegen Kartoffelsalat, oder? Ja, es reicht. Ich lese nur, es reicht. Alles klar, dann schauen wir mal, was hier gewesen ist. Nach der FDP haben jetzt auch die Bündnisgrünen einen Entwurf für ein Einwanderungsgesetz vorgelegt. Danach sollen Bund und Länder alle 2 Jahre Aufnahmequoten festlegen, ein Viertel davon für dringende humanitäre Fälle. Für den Familiennachzug soll es keine Einschränkungen geben. Auch wer einen Arbeitsplatz hierzulande nachweisen kann, soll Aufnahme in Deutschland finden. Quoten für politische und Bürgerkriegsflüchtlinge lehnen die Grünen ab. Etwa 1000 Bergleute haben heute... Ja, das war das. Da hätte ich hier noch... Das war ja fast noch human. Jemand, der hier einen Arbeitsplatz hat, soll einwandern dürfen. Das hört sich anders an, als jeder, der irgendwie eine Ausbildung will, soll einwandern dürfen. Das ist halt eben auch dieses, ja, es ist vollkommen okay, wenn du hier einwandern möchtest und keine Arbeit hast. So, weißt du? Ja, dann hätte ich ja noch aus den gleichen Dingen, wie sich die Wirtschaft damals die Probleme gesehen hat. Bei Steuersenkungen größerer Art gäbe es allerdings keinen Spielraum. Deutschland läuft nach Ansicht der Industrie Gefahr, als Wirtschaftsstandort den Anschluss an die Weltspitze zu verlieren. BDI-Chef Henkel legte dazu heute auf der Hannover Messe eine Studie vor. Negativpunkte seien die weltweit höchsten Unternehmenssteuern, die höchsten Arbeitskosten und die kürzeste Jahresarbeitszeit. Trotz des florierenden Exportes verliere die Bundesrepublik Weltmarktanteile. Politiker und Tarifparteien sollten sich, so Henkel, an internationalen Vorbildern orientieren und Mut zu Reformen zeigen. Umfang. Ja, und der Mut zu Reformen wurde dann im Endeffekt gezeigt. Also diese Sachen sind, glaube ich, alle nicht mehr aktuell mit der wenigsten Arbeitszeit und so. Ja, wobei die Arbeitsmarktreform, die wurden ja alle dann durchgeboxt. Und mittlerweile haben wir ja eine indirekte Arbeitsmarktreform über die Immigration. Dann können wir auch so die Löhne klein halten. Und jeder, der sich beschwert, den kann man vorwerfen, ha, du bist ein Rassist, wie kannst du nur über Einwanderung nachdenken, eigenständig? Frag mal da lieber die AA-Stiftung, ob die dir da weiterhelfen kann. Herr Doktor, ich habe Einwanderung. Oh, gibt es da auch was von der AA-Stiftung? Ja. Ja, drei Wanderungen, weniger zwei Wanderungen. Ja. Na! Wir lernen jetzt, was das Problem mit den, also das Problem, was die Türken haben, warum die so auf Erdogans Seite sind und so. Das sind wir. Was dort passiert, das muss auch die Schuld von den Deutschen sein, historisch begründet. Naja, Moment mal, das sagt uns die Frau jetzt. Oder die EU, eins von beiden. Das ist hier von Deutsch Plus, die Initiative für eine plurale Republik. Den haben wir uns ja auch schon mal intensiv auseinandergesetzt. Ich spiel's mal ab. Ich befürchte. Okay, wir bashen jetzt seit Wochen Präsident Erdogan und sein Referendum. Das kann man auch guten Gewissens autokratisch nennen. Aber die entscheidende Frage für Deutschland ist eine andere. Aber? Und die ist unangenehm. Aber, warte. Wie sehr sind diese Autokraten, Bürger... Sonst heißt es, ich bin ja kein Rassist, aber, und dann kriegt man eins hinter die Löffel, weil man aber gesagt hat. Deswegen will ich autokratisches System einfach nur eine Verurteilung hören und danach kein Aber von jemandem, der so tut, als ob er intelligent ist. Ohne Spaß, guck sie dir an. Du hast aber übrigens gerade ganz schön pausiert, so richtig schön. Dieses Gesicht. Als der. Ja, den Ausdruck habe ich gerade auch im Gesicht. Eine andere. Und die ist unangenehm. Wie sehr sind diese Bürger von der deutschen Gesellschaft abgelehnt worden und, ich benutze jetzt auch dieses starke Wort, verachtet? Die wurden verachtet, alle. Fuck ja, genau, sicher. Die 5 Millionen Türken oder wie viele es sind, ja, die wählen jetzt alle den Erdogan, weil sie in der deutschen Gesellschaft nicht integriert wurden und Gott, ich koste gleich mein Gehirn aus, ey, ohne ja, Witz, weißt du? Hey. Ich meine, was ist denn mit denen, die in der Türkei wählen? Inwiefern hat denn die deutsche Gesellschaft sie abgelehnt, ey? Meinungen haben keine Rechte, okay? Also, ich meine, wenn du eine Meinung hast, ist es halt eine Meinung. Super, sie kann gut oder schlecht sein. Du kannst dafür halt auch irgendwie, ja, dann ausgegrenzt werden von Leuten. Okay, aber du hast es dir halt selbst eingebockt. Du kannst eine andere Meinung haben, du kannst die wechseln. Ja, und vor allen Dingen, das stimmt ja auch alles überhaupt gar nicht. Also, als ich aufgewachsen bin in meiner Schule am Stadtrand von Hannover, da hatte ich immer in der Klasse Türken, die waren zwar in der Minderheit, deswegen konnten die da auch nicht ihr eigenes Ding irgendwie durchziehen und irgendwie nur sich mit sich unterhalten oder so, sondern waren halt gezwungen, sich mit den anderen auch auseinanderzusetzen. Und die waren immer super beliebt und voll integriert und ja, also das war absolut nicht so, dass irgendwie Leute gesagt haben, was bist du überhaupt, einer hier irgendwie, wir mögen dich nicht oder gehen wir zurück oder was da gar nicht, wie was. Bist du gerade sarkastisch oder? Vollkommener Schwachsinn. Nee, ich bin nicht sarkastisch. Das war so. Die waren total beliebt. Bei mir in der Schule war das damals so, dass halt eben die halt, wir hatten da teilweise, das war so in den 90ern, Immigrationswelle und wir hatten da teilweise in der Schule Leute sitzen, die sprachen kein Wort Deutsch, die wurden halt komplett in Ruhe gelassen, bekamen auch keine Noten. Das waren eher so Beisitzer, weißt du? Und ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob man da jetzt wirklich sagen könnte, irgendwie, ja, das ist Schuld der Immigration gewesen, weil ich glaube, die waren auch irgendwie ein, zwei Wochen da, wie willst du da die Leute irgendwie in dem kurzen Zeitraum immigrieren? Ja? Aber das ist halt eben. Ja, waren das nicht. Wie soll ich sagen? Ja. Also, das habe ich auch erlebt halt mit den Balkanflüchtlingen. Aber ja, die waren auch innerhalb von ein, zwei Jahren komplett dabei, konnten prima Deutsch sprechen. Und ja, mein Balkanflüchtling hieß Benjamin. Den kenne ich noch. Ja, also ich halte das für vollkommenen Humbug. Worden, dass sie für dieses osmanische Gepoltere überhaupt empfänglich sind. Eine Antwort kann sein, weil nie ein Bundeskanzler, ein Bundespräsident, eine Bundeskanzlerin sich hingestellt haben und demonstrativ gesagt haben, du, Esra, Berkan, Lale, du bist Deutschland. Du gehörst hierhin. Wir sind stolz darauf, was du hier geleistet hast und wie du unser Land bereicherst. Du bist Deutschland. Stattdessen eben keine Symbolpolitik, kein goldener Satz, höchstens so eine Broschüre in irgendeinem keine Amt. Keine Symbolpolitik. Mit einer Hat er sich echt gerade darüber beschwert, dass es keine Symbolpolitik gibt? Das ist was Gutes. Es gibt doch kein anderes Land, was so viel für seine Flüchtlinge tut. Wir haben gerade noch drüber gesprochen, ja, dass da halt eben Bildungssysteme umgestülpt werden sollen, dass da Gelder dafür ausgegeben werden sollen für potenzielle Fachkräfte, die eventuell mal, wenn sie dann in 3 Jahren ausgebildet sind, hier den Arbeitsmarkt verbessern können. Ja, es gibt doch kein Land, das mehr tut. Und dass sie wirklich diese Dreistigkeit besitzt zu behaupten, wir hätten sie irgendwie vergrämt. Ja, wir haben ihnen nie alle Möglichkeiten gegeben, sich hier zu integrieren. Ja, das sagt sie ja noch nicht, weil die beschwert sich ja jetzt darüber, dass es keine Symbolpolitik gegeben hat. Symbolpolitik, ein Wort, das ich bisher nur als abschätziges Wort irgendwie. Was ist daran Symbolpolitik? Den zum Beispiel das Ausleben ihres Glaubens in vollen Umfängen in Deutschland zu ermöglichen. Was ist daran, Symbolpolitik, hier Moscheen zu bauen, ihnen muslimische Feiertage zugestehen, ihre Gebetspause während der Arbeitszeit zuzugestehen? Nein, die fordert, dass man Kebab im Wahlkampf essen tut. Das fordert sie. Symbolpolitik halt. Ja. Damit kann man Deutsch plus. Wir haben zu wenig Symbolpolitik, ey. Das ist echt. Vielleicht können wir einen griffigen Hashtag spenden für die Dame, wo sie dann. Oh, jetzt habe ich Bock auf viel Zuspruch bekommen. Ja. Gab es in Deutschland nicht schon mal Symbolpolitik? Da wurde aber so ein Swastika verwendet. Hm. War das nicht auch Symbolpolitik? Und andere Runen. Das ist böse. Ja. Symbolpolitik hätte. Sie spricht doch auch dann den türkischen Einwanderern jegliche eigene Agenda, zum Beispiel Nationalismus oder Ähnliches, ab. Ja. Wenn das alles wieder wir gewesen und sind. Und Rassismus dabei auch, ne? Also ich sage nur Stichwort Köterrasse, so ist das die Köterrasse hier in Deutschland. Und die haben sich ja schließlich auch ihre Extremisten mitgebracht von hier Milli Görüş, Graue Wölfe und wie die alle heißen. Das ist ja nicht so, dass wir die so lange gepiesackt haben, bis sie extremistische Vereinigungen gegründet haben. Nein, die haben die mitgebracht. Schau an, die können vielleicht auch nationalistisch und verblendet sein. Aber das möchte hier Frau Shayani denen nicht zugestehen, dass sie das auch können. Das waren die bösen Deutschen, weil die es immer waren. Ja, die Hyper-Agency. Es gab zu wenig Symbolpolitik. Durch das, was sie sagt, impliziert sie halt eben, dass es nie Leute gegeben hat, die aktiv gegen Immigration gearbeitet haben. Die haben gesagt, ja gut, ihr lebt jetzt in Deutschland, aber ihr seid Türken, vergesst das nicht. Ja? Genau, ja. Ja, ich sag nur dieser Moschee-Report. Assimilation ist Völkermord, ja. Herr Erdogan, ne? Oder so ähnlich. Ja. Hätte die Bundesregierung aber die Temperatur für die Gesellschaft vorgegeben, für ein neues Wir, für Respekt Fuck, und Augenhöhe. Die Bundesregierung hat die haben Steuern sie nun von zu den verwalten und dafür zu sagen, dass es funktioniert. Die hat nicht die Richtung vorzugeben. Die hat uns nichts vorzudenken. Die hat uns nicht vorzuschreiben. Das hatten wir schon mal. Das hatte der Leute erwähnt. Leute, das ist Angebot und Nachfrage, okay? Die Leute, die Türken, für die sie hier gerade spricht, wollen so jemanden haben. Ja, die bekommen so jemanden aber nicht hier in Deutschland. Sie bekommen hier auf Augenhöhe und nicht von oben herab. Sie wollen aber von oben herab. Sie wollen etwas Höherem dienen. Etwas Höherem, sei es der Staat oder so, und die bekommen das nicht. Die bekommen hier keinen. Aber wir haben doch hier auch das höhere Ziel. Es nennt sich doch die schwarze Null. Dafür leiden wir alle und sind bereit, große Opfer auf uns zu nehmen. Die schwarze Null, das ist doch das höhere Ziel. Aber das ist nicht identitär genug, okay? Man kann sich nicht mit Geld identifizieren. Vor allen Dingen, ich finde das auch lustig, dass sie bei ihrem Erwähnen vorhin von Bundeskanzlern und Bundeskanzlerinnen Bundespräsidenten ausgespart hat. Ja, stimmt. Das ist doch der eigentlich, also der oder die für Symbolpolitik eigentlich wortwörtlich. Und der hat das ja auch schon gesagt, weil wie anders soll ich als denn der Islam gehört zu Deutschland interpretieren, als dass auch die türkischen Mitbürger zu Deutschland gehören. Und ich meine, das ist doch eh völlig lächerlich. Wir haben gerade von Döner gesprochen und viele andere Sachen, Einkaufläden, Reifenservice, Gerüstbau, keine Ahnung. Es gibt unheimlich viele Leute aus der Türkei, die hier erfolgreich arbeiten. Und also ich habe in meinem Leben nicht das Problem gehabt zu sagen, nee, da gehe ich nicht hin, das ist ein Türke oder so. Es gibt so Leute, klar, aber die wird es immer geben. Die gibt es wahrscheinlich auch in der Türkei. Ja, aber alles in allem sind diese Leute doch hier angekommen, was die gesellschaftliche Akzeptanz angeht. Also es wird kein Türke irgendwie auf der Straße angepöbelt, nur weil er Türke ist oder sowas. Das ist doch Blödsinn. Ich meine, der einzige Standard, der hier von der Politik, vom Staat gesetzt wird, ist ganz plump gesagt, benimm dich. Okay, solange du dich benimmst, kannst du machen, was du willst. Ja, wenn du dich nicht benimmst, dann gibt es halt eine Strafe, Geld oder Freiheitsstrafe. Ja gut, das heißt natürlich in Deutschland auch jede Menge. Ne? Ich sage nur Karfreitag und Ja, okay, aber grundsätzlich ist das halt so die Regel, das ist der Standard und wenn man den Standard erreicht, ja, dann bekommt man dafür keinen Preis. Du bekommst keinen Preis dafür, dass du irgendwie zur Schule, in die Schule erscheinen bist. Doch, das heißt Abschluss. Nein, das ist das, was du bekommst, wenn du gearbeitet hast. Ah, okay. Das setzt voraus, dass du erscheinst und dann noch arbeitest. Ja, ja. Stimmt. Aber wenn du einfach nur da bist und sagst, hier bin ich. Hat erfolgreich den Raum gefunden. Ah, naja, aber wir leben doch in der Zeit, wir leben doch in der Zeit der Participation Trophies. Also vielleicht ist das einfach Zeitgeist. Ja, aber tun wir Participation Trophies doch mittlerweile bei uns Staatsbürgerschaft. Die wird doch auch hin und her geworfen. Ja, warum oder nicht? Zumindest will die Eckhardt sie noch mehr hin und her werfen. Also. Wir machen das, wie Abel das gesagt hat, wir chippen alle Leute und dann können die hier Achievements freischalten. Ja, Mann, ich finde die Idee, alle zu chippen, noch geil, weißt du, und dann haben wir und dann tun wir hier gemütlich hier irgendwas freisetzen, weißt du, irgendwelche Beruhigungstabletten, weißt du, und dann kann die ganze Republik den ganzen Nachmittag chillen, weißt du, und dann hat man so ein Gemeinschaftsfeeling, alle so gemütlich zur Wahl tingeln und so, ha, ich fühle mich so gut, Mutti, die passt auf uns auf, Mutti, Gratur, weißt du. Hast du gerade ihr Geschlecht vermutet? ich stimme mich nur auf die Wiederwahl von Merkel schon ein. Sag doch so. Ja. Bis jetzt war der Tag noch ganz schön. Echt? Auf jeden Fall kann es sein, dass es zu spät für einen goldenen Satz ist. Ja, also der goldene Satz ist wahrscheinlich sowas wie der goldene Schuss. Ja. Kann sein, dass es zu spät für so einen goldenen Satz ist. Mit diesem ewigen Gastarbeiter-Mantra von ihr seid anders und wir sind deutsch, wird man Menschen nicht dazu bewegen, sich zugehörig zu fühlen. Wir klingt wärmer und bedeutet Respekt. Ja, ihr seid die Köterrasse. Ja, ist auch viel emotionaler, ne? Ist auch viel emotionaler. Aber Integration ist so ein zweistufiger Prozess. Es ist das Biotop, in das man da sich reinbringt. Und das zweite ist, dass man sich auch wirklich selbst, von sich selbst aus entscheidet, da mitzumachen. Ja. So, Deutschland liefert halt Leuten so die bestmöglichen Chancen, sich zu integrieren, so gut es geht. Ja, bestmöglich. Wenn jemand aber dann aus freien Stücken entscheidet, das anders zu gestalten, dann ist das auf seinen Mist gewachsen und nicht die Verantwortung von der Politik hier in Deutschland. Ja, also da gibt es vielleicht auch mal hier und da ein Irrtum oder so, wo jemand mehr Papierkram in den Weg gelegt wird wie notwendig, aber generell würde ich schon behaupten, dass es relativ einfach ist, hier Anschluss zu finden. Also, ich verstehe den Satz nicht. Von ihr, dass man für grundlegende Dinge, für Mindeststandards Respekt verdienen sollte. Weißt du, ich meine, als Beispiel, in meinem Arbeitsfeld, LKW-Fahrer, ja, da gibt es, ich sag mal, 90% wird das von Leuten mit Hintergründen, die nicht deutsch sind, sag ich jetzt mal, ausgeführt. Und den einzigen Standard, den die haben, ist, ihre verdammte Arbeit zu machen. Ja. Und ich finde dafür, du solltest nicht ratten, du solltest einfach nur deine verdammte Arbeit machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Als wir hierher gekommen sind mit der Familie vor 17 Jahren, ja, da haben meine Eltern Geld bekommen, so vom Staat, so für Unterhalten, so ein bisschen Taschengeld halt, ja. Meine Eltern haben geweint, nicht weil sie sich gefreut haben, hier, wir haben Geld, sondern weil sie sich geschämt haben, weil sie in Russland für all das Geld gearbeitet haben und hier bekommen sie es hinterhergeworfen. Das demotiviert Leute, okay? Das demotiviert Leute und dann gibt das den Leuten so einen Erhaltungsstandard. Ja, die setzen sich halt selbst die Standards noch niedriger. Ja, für die Leute, die hohe Standards an sich haben und Ansprüche haben an sich selbst, ja, werden die halt ja behindert. Ja, aber wenn man halt keine hat, ja, dann bleibt man halt auf so einer niedrigen Ebene. Das ist doch nicht gut, Mann. Apropos niedrige Ebene. Wasser als Waffe in der Türkei. Also, was ein flüssiger Übergang. Nein, ich finde es niedrig, weil halt Vorenthaltung von Wasser ist es halt richtig heftig. Also wenn du dir überlegst, dass du in einer Region, in einem Land einen Aufruhr hast und dann denen einfach das Wasser abdrehst, ist schon heftig, wenn Hitze da ist. Und der Artikel generell, der ist ganz interessant, weil er halt verschiedene Staudammprojekte halt beleuchtet und die, was waren es, ich glaube 55.000, 120.000 Leute, die vertrieben werden wegen dem Bau von den Staudämmen und wie halt im Mittleren Osten natürlich Öl eine wichtige Ressource ist, aber die Türkei natürlich auch einen Wasserhahn vom Tigris, vom Euphrat abdrehen kann und das ist halt nicht so gut, also Euphrat ist ein Fluss, der dann da bei Kuwait ins Meer reinplätschert, aber halt über die Türkei halt durchs Ländle dort unten fließt. Und an sich ist in dem Artikel gibt es einen guten Absatz, wo die Türkei dem IS ermöglicht hat, einen Fluss zu überqueren, weil sie einen Staudamm das Wasser nicht mehr rausfließen haben lassen, damit der IS sich besser in Gebiete vordringen kann, wo er halt ja, hat wüten können. Und generell ist der Artikel sehr interessant, weil halt Wasserkriege die Kriege des 21. Jahrhunderts sein werden. Und ja, ist ein ganz guter Artikel. Das Militär, oder? Wie bei einer Belagerung, den natürliche Ressourcen vorenthalten. Es gibt da auch noch einen kulturpolitischen Aspekt, nämlich die Stadt Hassan Cave. Das ist eine absolute archäologische Goldgrube. Also die wird in den Fluten versinken und das wird hier im Artikel auch kurz angesprochen, dass die Türkei da gnadenlos nicht islamische Denkmäler halt platt macht. Ja. Und wenn man überlegt, wie viel Geschichte sich in der Gegend abgespielt hat, kann man sich ungefähr ausmalen, was da dann alles unter Wasser verschwindet, weil halt dieses militärische Druckmittel und dieser wirtschaftliche Faktor da ausgebeutet werden soll. Ich finde das ja schon mal gut, dass sie die Freie Syrische Armee als islamistische Miliz bezeichnen. Ja gut, Telepolis hat da ja eigentlich auch kein Problem damit, Sachen beim Namen zu nennen, wenn der richtige Mensch am Schreibgerät sitzt. Ja, also Telepolis, die sind da eigentlich ziemlich gut. Also die haben zwar hier und da auch Artikel, wo man eine Augenbraue hochziehen kann, sage ich jetzt mal ganz diplomatisch, aber die haben zum Teil richtig krass recherchierte Artikel, gerade in Bezug auf Mittleren Osten sind die eigentlich ziemlich top. Also ja, wie gesagt, es kommt echt auf den Autor an, aber da liest man sich relativ schnell ein, wer was kann und wer eher nicht. Ja, also dieser Mann hier ist ein alter Bekannter von uns. Das ist der Herr Till Steffen, der Justizsenator von Hamburg, von den Grünen. Der ist uns das erste Mal begegnet, als er im Bundesrat sich für die Reform des Sexualstrafrechts stark gemacht hat und da kundgetan hat, dass die ganzen Verbände sich alle ganz lieb bedankt hätten dafür, dass es jetzt in die Richtung gerannt ist und so. Und hier gibt es jetzt Probleme in Hamburg wegen dem anstehenden G20-Gipfel, wo er jetzt ja also der Meinung ist, dass man den Leuten, also dass die auch in der Stadt quasi demonstrieren sollten und nicht irgendwo am Stadtrand gegen den G20-Gipfel. Und da gibt es jetzt hier Aufruhr in der Bürgerschaft, also in dem Parlament von Hamburg, wo die CDU ihnen davor wirft, dass das ein sicherheitspolitischer Super-GAU dann wird und Linksterroristen, die Stadt auseinandernehmen. Ja. Also ist der Justizsenator oder Justizinator? Nein. Justizsenator. Sollte es zu blutigen Tumulten kommen, stehen Sie persönlich in der Verantwortung. Also es gibt ja die ganze Zeit schon so die Auguren, die bei diesem G20-Gipfel die absolute Konfrontation zwischen Polizei und europäischer Antifa sehen. Also mal abwarten. Aber der ist ja auch wohl schon wieder zurückgerudert. Es gibt zwar keine Demonstrationsverbotszone, aber es wurde auch schon angekündigt, dass es Planänderungen an den vorgeschlagenen Routen geben wird. Das heißt also, die werden schon das so kanalisieren, dass da halt die größtmögliche Sicherheit für die Damen und Herren. Also da wäre es ein Justizsenator von den Grünen. Also das ist, glaube ich, auch einzigartig. Ich wüsste nicht, ist das schon mal gesehen. Das ist fast so schlimm wie ein Justizminister von der SPD. Da ist jemand Gladiator? Das ist schon aber ein heftig geiler Name, muss ich jetzt mal sagen. Marsaffe Gladiator. Ja. Gladiator Wischniewski. Als Vorname ist auch cool, ja, stimmt. Ja, ist nur ein Nachname hier. Sollte ich jemals einen Sohn zeugen, wird er Gladiator heißen. Na ja, gut, also weil wenn ich in dieser Bürgerschaft wäre mit Herrn Steffen, dann würde ich sowieso ihn immer begrüßen mit die Todgeweihten grüßen euch. Beziehungsweise die zu Unrecht der Vergewaltigung beschuldigten Geweihten grüßen euch. Ja, und das muss man halt auch nochmal dazu sagen, was hier steht, dass in Hamburg diverse Autos gebrannt haben und auch ein Haufen Polizeiautos auf einmal und so. Naja. Aber das ist alles ein Aufgebauschtet-Problem. Aber natürlich. Ja, wenn 4000 Polizisten 300 AfD-Protestanten vor der Antifa schützen müssen, ist es, naja. Ja, das gibt es ja nächstes Wochenende auch noch, ne? Den AfD-Parteitag in Köln. Ah ja, klar. Bell News Tower, Netz für digitale Zivilgesellschaft. Wollt ihr die totale digitale Zivilgesellschaft? Ja. 14 Uhr wird zurückgeblockt. Ja. Wollt ihr das totale Internet mit mehr Meinungsfreiheit für alle geschützten Gruppen, die die gerade auserkoren? Es wäre ja... Neuland ist Deutsch! Was? Wäre echt schön gestreamlined, wenn es nur eine einzige Meinung gäbe und jeder hat diese dann zu teilen. Das wäre echt toll. Oh geil, Meinungssozialismus, bin ich sofort dabei. Ja. Mit der AA-Stiftung bewerben, gucken, ob wir uns vielleicht aussponsern können. Okay. Also hier ist ein Name verbrannt, nämlich Netz gegen Nazis im Zuge der letztjährigen Affäre um die Einordnung von konservativen CDU-Politikern auf Netz gegen Nazis und den Beschwerden darüber und dem Hin und Her, haben die sich, glaube ich, überlegt, es wäre Zeit, dass wir mal rebranden, wie das heute neudeutsch heißt. Netz gegen Nazis, Bell Tower News. Ja, aber das mit der CSU, das war aber nicht bei Netz gegen Nazis, sondern die hatten noch so ein komisches Wiki. Irgendwie neue Rechte. Ja, aber sie hatten da auf jeden Fall die Finger fett mit drin. Ja, das sowieso, ja. Warum heißen die Bell Tower? Keine Ahnung. Bell Hooks? Vielleicht steht das ja hier irgendwie drin. Ja, wollte ich gerade sagen, klick doch mal diesen Artikel an. Weil dein Hund im Logo ist der Bell. Naja, klar. Ah, die Bulldogge aus dem Simplicissimus. Gut, okay. Ach, die? Tier-Memes aus dem Internet, oh Gott. Tja, warum hat der ein blaues und ein gelbes Auge? Ist das von Eintracht Braunschweig oder was? Ach, mit Watchdog. Watchdog-Blog, Bulldog-Org. Aha. Hier, Beltauer News wird sich mit Rechtsextremismus beschäftigen, aber nicht nur. Die Seite wird inhaltlich breiter aufgestellt. Wir reden auch über böse Konservative, fiese Reaktionäre und was sonst von rechtem Gesocks umhängt oder was? Bestimmt auch Gamergate. Nazis, Nazis, alles Nazis. Ja, Gamergate sind auch Nazis, das wissen wir ja. Die haben ja Trump ins Amt gewählt. Du musst es nur breit genug fassen, dann kannst du auch eine Seite machen und die geht nie der Content dann aus, weißt du? Who watches the Watchdogs? Weltraumaffen. Weltraumaffen. Watchdogs für den Watchdog. Ja. Ich suche nebenbei noch das gab irgendwie, Frau Kahane durfte sich diese Woche auch bei ARD, glaube ich, äußern. Finde ich gut. Ich finde die Kahane klasse. Aber ich kann hier auch noch mal kurz was anderes anklicken, dass ihr schon mal weiterlesen könnt hier. Wo wollt ihr denn hin? Genghis Kahane. Wollt ihr was wissen? Wollt ihr was handeln? Wollt ihr was lexikonen? Oder wollt ihr was debattieren? Ich will gucken, ob man bei Spenden direkt an die AA-Stiftung spendet oder die tatsächlich eine eigene Sache aufgezogen haben. Ich wette, dass du... Ja, genau. Das ist bei allen, das hatten wir ja schon öfter festgestellt, das ist bei allen kleineren Projekten von der AA-Stiftung so, wenn du auf Spenden klickst, zack. Unser Ressort-Debatte. Ah, die sexy Meinungsfreiheit im Netz. Das klingt doch sehr gut. Ach du Kacke. By the way, die AA-Stiftung hat den Aufruf gegen das Gesetz ja, da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu. Da muss ich ragen, bis mir die Ader auf der Stirn platzt. Das sage ich euch. Leute, das sind doch so die kleinen Sachen auf der Webseite, wie zum Beispiel das Bild der Annette Kahane und darunter so als Fußzeile zum Bild Amadeo-Antonio-Stiftung anstatt Annette Kahane. Auf dem Bild ist die Amadeo-Antonio-Stiftung zu sehen. Halb Stiftung, halb Frau. Kahane, der Übermensch. Ach Gott, oh Gott. Ja, und die sind jetzt auf einmal gegen Maßgesetz. Das will mir auch irgendwie nicht in den Kopf. Ja, weil es erst jahrelang Stimmung gegen die Meinungsfreiheit machen und sich dann, nachdem er Spendengelder und Gelder von den Behörden bekommen hat, dann stolz da hinstellen und sagen, Einschränkung, das wollen wir nicht. Das wäre sonst, das geht ja nicht. Also, für Rassismus, Antisemitismus, Verherrlichung des Nationalsozialismus in Deutschland kann man aber nicht allein Facebook fahren. Verantwortlich machen. Das sondern die Art. Und die Deutschen. Ich wollte nur gerade nochmal sagen, es kommt mir eher so vor, weißt du, dass sie das unterzeichnet haben, weil sie sich einfach um die Deutungshoheit kloppen. Ja? Nach dem Motto, wir sind die AA-Stiftung, wir sind die Experten, was erlaubt sich dieser Maß, ohne unsere Zustimmung da eine Meinung drüber zu haben. Ja? Es sind die in Deutschland lebenden Menschen, die solches online stellen. Müssen nicht. Sie müssen nicht in Deutschland leben. Ja, komm, aber Nationalsozialismus damit, wer findet es denn in Deutschland toll? Ah, hier ist das Problem, wenn die zu hart durchgreifen, dann hat die Gesellschaft ja keine Chance mehr, Hassrede online zu stellen. Und was macht die AA-Stiftung dann? Die wird dann arbeitslos. Flaschen sammeln? Maß die Schuhe binden? Ach so, das ist jetzt quasi, ja. Was in aller Welt ist offensichtlich strafbar? Ja, ist doch eigentlich relativ einfach, Annetta. Beleidigung, Verhetzung. Was gegen das Gesetz? Jetzt haben wir klar. Wir müssen einfach mal eine Trigger-Warning einbauen. So ja. Ich finde sie sexy. Okay. Die Frau hat was auf dem Kasten. Immerhin hat die eine ganze Stiftung. Soll ich klein halt lassen oder gleich groß machen? Alter, Engel! Jan Lennmal im Stockholm-Syndrom oder was? Das ist Annette Kahane, über die wir sprechen. Ja, ich empfinde langsam erotische Gefühle für sie. Ich glaube, das ist das Stockholm-Syndrom. Das ist unser süßes gleich sagst du noch, dass du... Das ist unser süßes Osterstasi. Lass mich doch auch mal zu Wort kommen. Das ganze Rechtsverfahren soll auf die Betreiber von Internetplattformen übertragen werden. Also man muss sich das so vorstellen, Facebook, Google oder Twitter, da wird eine Nachricht gemeldet, dass die problematisch ist und dann haben die 24 Stunden Zeit und müssen darauf rechtlich angemessen reagieren. Das heißt, sie müssen offensichtlich rechtswidrige Sachen sofort löschen. Was ist offensichtlich? Im Rechtsstaat ist nichts offensichtlich, dafür gibt es Gerichte. Die Zeit ist zu kurz, es gibt dann Ausnahmefälle, dann dürfen sie bis zu sieben Tagen prüfen. Das heißt, dann haben sie 7 Tage Zeit, um einen Rechtsstaatbestand selbst... Wenn ich jetzt poste, nur mal angenommen, also völlig hypothetisch, Annetta Kahane ist eine dumme Fotze, dann ist das offensichtlich rechtswidrig, wenn ich das tun würde. Dann ist das offensichtlich rechtswidrig, weil es eine Beleidigung darstellt und Punkt. Also was will die hier wieder irgendwie mit ihrem Wischiwaschi-Geschwätz? Also was mir Spaß macht, ist ja, wie toll das gerade da pausiert wurde. Das ist so Smug Kahane. Ja, Mann, stimmt. Das wird man eigentlich meme. Vor allem, was erreichst du damit? Ja? Erreichst du damit, dass die Leute nicht mehr im Internet Leute beleidigen oder keine Ahnung? Nein, das Einzige, was du erreichst, ist, dass halt Facebook auch im Zweifelsfall deinen Post gleich löscht, ja, ob sich dann wirklich um Hate Speech handelt oder ob die das einfach aus vorauseilendem Gehorsam machen. Ja, da können wir dann jetzt erstmal drüber sprechen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann so eine ähnliche Situation hatten oder kreieren werden oder eigentlich schon haben, wie mit YouTube und der GEMA, wo dann erstmal alles komplett blockiert wurde, weil könnte ja sein, dass da geschützter Content ist. Weißt du, was ich meine? Und zu dem Beispiel eben mit der Beleidigung, also das, was sie da dran garantiert dann auszusetzen haben wird, ist, dass es dann irgendwann auch die Leute trifft, die irgendwie schreiben, alte weiße Männer sind alle scheiße oder so, irgend so ein Kram jetzt. Ich meine, jetzt zu meiner Person, jetzt ich hier als Able, ich will gar nicht, dass Beleidigungen gegen mich wirklich gelöscht werden. Ich wenn jetzt nicht. Irgendwo groß Todesandrohungen sind oder so, okay, ja, aber wenn jetzt jemand in dem x-beliebigen YouTube-Video sagt, der Able, der ist dumm wie ein Esel und zweimal so hässlich, dann soll er das doch gerne tun. Ja. Das sagen wir doch eigentlich in fast jedem Video. Ja, also weißt du, ich weiß nicht, warum soll ich mich daran stören, wenn jemand sagt, dem Able, dessen Nase, die kann ich nicht angucken. Er hat zu große Ohren, guckt euch den Able an. Ja, das sollen sie doch machen. Ich will, dass die Leute zufrieden sind und glücklich sind. Und das kann man nur, wenn man Artikel 5 gebrauchen kann. Was juckt dem russische Eiche, wenn sich Wildsau daran schubert? Genau. Das ist zu entscheiden. Also da sind keine Staatsanwaltschaften im Spiel, keine Gerichte, keine Polizei, gar nichts, sondern Facebook ist sozusagen derjenige, der es beurteilt und dann auch exekutiert, also dann auch löscht. Und ich finde nicht, dass man so ein hohes Rechtsgut wie eine Entscheidung über eine Meinung oder über Äußerungen einem Unternehmen überlassen kann. Man kann einfach das nicht aus der Hand nehmen. Ja, war da gerade ein Schnitt? Man sollte das einer Stiftung überlassen, die ist ja, da genau. Viel besser aufgestellt, die hat das Personal und das ist viel besser. Ich finde das höchst beunruhigend, ja, weil dadurch versuchst du halt eben auch einfach diese, weißt du, guck mal, Facebook kann Social Media, ja, und dabei hat sich das, ja, sagt sie jetzt so, und da müssen wir dann halt noch gesetzlich Druck auf die ausüben, ja, damit die halt eben das löschen, was wir nach unserer Definition gerne gelöscht hätten. Ja, weißt du, da fehlt einfach so eine professionelle Instanz zwischen. Weißt du, wie ich meine? Also das mit dem Personal und so hat sie eigentlich auch erzählt, aber ich weiß nicht, ob sie das da jetzt gerade rausgeschnitten haben oder ob das noch kommt, weil irgendwie war da gerade ein Schnitt drin. Also ich wäre dafür, dass wir die kapitalistische Verwertungslogik zu Ende denken und wenn man dann Hasskommentare über Facebook ahndet, dann hätte ich gerne auch ein Facebook-Gefängnis. Was dann Zuckerberg betreiben kann. Und dann können wir dort die Leute einsperren, die Hate Speech betreiben, in privaten Facebook-Gefängnissen. Für die Regelmissachtung auf Facebook. Also. Pass mal auf, ich hatte nämlich, ich hatte mal so einen kleinen Kanal auf einer Streaming-Seite. Und irgendwann wurde der größer und das hat Trolle angezogen. Und was wir gemacht haben, war, dass wir halt, wir haben Whitelist und Blacklist eingeführt und alle Trolle, die uns auf die Eier gingen, haben wir auf die Blacklist gesetzt, aber die konnten auch miteinander sprechen. Und am Ende hat das wunderbar funktioniert, weil die waren quasi in ihrem Blacklist-Gefängnis und gingen sich gegenseitig auf die Eier, ja, und konnten ungehindert da ihren Shitpost abziehen und sowas alles und haben sich nicht daran gestört und sowas alles, ja. Und die anderen, die halt ihre Ruhe haben wollten, waren dann halt eben quasi so, ich muss dir vorstellen, wie zwei verschiedene Server, ja. Haben dann eben da ihr Social abgezogen. So. Deswegen finde ich das eine sehr lustige Idee, weil auf Facebook könntest du dann einen Account machen, landest mit den ganzen anderen Shitpostern und so im Facebook-Gefängnis, ja, und könntest da eigentlich wieder ungestört deinem Hobby da nachgehen. Ja, weißt du? Das ist aber ja auch nur eine Abwandlung von der Idee mit den zwei Internets, halt, ja. Das Kindernet und das Internet sozusagen. Das ist im Endeffekt die beste Lösung, das wird noch kommen. Aber ich wäre für echte Gefängnisse gewesen, nicht nur so Online-Gefängnisse, sondern so richtig so Zuckerberg-Knast, weißt du, so richtig, weißt du, so. Nicht nur Online-Gefängnisse. Und dann poppt was auf, also darfst du nur nicht, wenn da irgendwo steht, was tust du gerade, eingeben, ausbrechen oder Ausbruch planen oder so, ansonsten wollen sie dich gleich. Und dann hat man so die Möglichkeit, so noch so Gefühle mit reinzubringen und zu beschreiben, wie man sich fühlt. Und dann so, fühlt sich abgestochen. Ja. Fühlt sich unsicher und dann so Seife fallen gelassen. Man muss die Staatsanwaltschaften, die Polizei und die Gerichte dazu befähigen. Man muss eine eigene Infrastruktur schaffen. Man kann dem Treiber von Netzwerken das nicht überlassen, zu entscheiden, was rechtswidrig ist und was. Eigene Strukturen. Ja. Ohne Spaß, Alter. Die linke Regierung wird mit Mehrheit gewählt und die tun die Kahane-Stiftung verstaatlichen und dann haben sie ihr Wahrheitsministerium. Der Staat braucht eine eigene Struktur, um den Kram rauszufiltern. Mit anderen Worten, ja. Die brauchen. Und das kann man sich dann einkaufen bei der Zensurministerium, um da irgendwie zu für politische Korrektheit. Yay. Bin ich auch voll dafür. Ja. Also ich wollte übrigens gerade mal sagen, dass das türkische Referendum durch ist. Die Auszählung ist vorbei und 51,43% waren für Ja und 48,7% für Nein. Jetzt Beste. Darf der Daddy durchmachen. Yay, Erdogan, here we go. Sezessionskrieg in 3, 2, 1. Das wird lustig. Ja, guck mal, so ein Putt, ja, eigentlich fast, von fast 50-50. Und der wird es als großen Sieg feiern. Und wird voll drauf durchregieren. Und das ist eigentlich überhaupt nicht das, was Demokratie bedeutet. Und unsere Waschlappen werden wieder schweigen. Oder er sagt, dass die Opposition zu nah an den Sieg rangekommen ist und wird sie jetzt erst recht knechten. Ja, die Opposition in der Türkei ist Geschichte. Ja. Der kann doch jeden jetzt einsperren, den er will, im Endeffekt. Dekret. Und soweit ich weiß, auch Todesstrafe ist jetzt wieder. Ja, das hat er ja damit verbunden. Genau. In seiner letzten Rede hat er gesagt, dann hier auch Todesstrafe, so nach dem Motto. Hat er sich nochmal selber einen Persilschein ausgestellt, das Ganze auch noch etikettieren. Ich finde es ja schon toll, wie der Erdogan das so im Passiv über sich redet. Er sagt ja immer so, dass wenn das Volk dies entscheidet, werde ich das vorgelegt bekommen und unterschreibe es. Ja. Wenn das Volk es will. Mhm. Was der für ein Volk hat, ey. Naja gut, das hat unser Erdogan ja auch so gemacht. Also. Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, bei allen Erdogan so. Ja, Erdogan kriegt man manchmal. Da muss man sich besser waschen, weißt du, und dann kriegt man auch kein Erdo. Und nicht die falschen meisten Gegenden aufsuchen und so dann. Ja, aber das mit der Türkei, ich weiß nicht, ich würde ja sagen, ich brauche eine Minute, aber wir sind live, aber irgendwie blutet mir da schon mein Herz. Also, soll ich mal kurz lautlos machen? Ja. Naja, aber komm, wir machen eine Schweigen. Uns wirklich auf leise gestellt? Ja, jetzt habe ich euch wieder laut gemacht. Ah, okay. Okay. Das war hart. Mir geht's schon viel besser. Ja, und wenn ihr den Evil Rant hören wollt, der jetzt gerade stattgefunden hat, ja, dann könnt ihr für unseren Patreon spenden, dann hier Evil Rantet dann für euch auch auf DVD und Blu-ray. Ja. Mit oben ohne. Eine Sektion von Abels ausgewählten Rants könnt ihr jetzt über die Weltraumaffen Premium-Mitgliedschaft erwerben. Genau. Shitpost Plus. Ja. Mit mindestens einer Geschmacklosigkeit pro Sekunde. Das günstigste Abo liegt nach wie vor bei 1 Million Euro. Ja, also eine breite Allianz unterzeichnet gemeinsame Deklaration für die Meinungsfreiheit. Und uns haben sie nicht gefragt. Nee, uns nicht. Und Teil der breiten Allianz sind die Amadeo-Antonio-Stiftung, die in der Taskforce sitzt. Und dann also, weißt, aber diese... weißt du, AA-Stiftung, warte, ich muss da nochmal drüber rennen. AA-Stiftung macht seit Jahren Stimmung dafür, dass die Leute ihre Meinungsfreiheit falsch benutzen und dass die AA-Stiftung das denen schon austreiben wird, die Meinungsfreiheit falsch zu benutzen. Und jetzt kommen sie auf den Zweig, nachdem sie jahrelang Lobbyarbeit machen, um die Meinungsfreiheit einzuschränken. Jetzt kommen sie auf den Zweig, nachdem sie Gelder einstreichen können vom Staat und Spenden einnehmen können, dass sie sich jetzt dagegen stellen. Da würde ich gern von der AA-Stiftung ein bisschen präzisere Haltung zum Thema Artikel 5 also haben wollen. Und die waren, heilige Scheiße. Die waren nämlich auch in der Taskforce hier, das FSM, also nicht das Flying Spaghetti Monster, sondern die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter. Die haben das jetzt ja auch unterschrieben. Also die waren in der Taskforce, die dieses Gesetz jetzt quasi, also die ganze Zeit jetzt geredet hat, dass man was machen muss mit den Netzwerken. Und jetzt gibt es dieses Gesetz, was dann daraus irgendwie entstanden ist. Die haben das zwar nicht geschrieben, aber das hängt da halt zusammen. Und jetzt sprechen sie sich dagegen aus. Ich finde es lustig, dass Reporter ohne Grenzen da auch mit dabei sind. Ja, ich finde es vor allem lustig, dass hier auch der Deutsche Journalistenverband dabei ist. Ja, vor allem der CCC da mit dabei, ey, da könnte ich euch so wieder abkotzen, weißt du? Das ist wirklich, keine Ahnung, als hätten viele Organisationen immer mal ein 180 gemacht und, weißt du, arbeiten aktiv dran, Meinungsfreiheit zu zersägen. Ja? Aus Angst davor, dass andere Leute die falsch benutzen können. Ja, ich meine. Hass bekämpfen, Meinungsfreiheit schützen. Die können das alles rückgängig machen, indem sie einfach Maß sagen, nein, aus, böse. Böse, böse. Und dann einen mit der Zeitung geben, damit der Stand scheu wird. Ja. Fördermitglied werden. Deine Vorteile im Überblick, ein gutes Gefühl. Nein, du bekommst ein gutes Gefühl. Also du bekommst das so in so ein Paket verpackt und zugeschickt. Das haben sie wem anders rausoperiert, der es nicht gebraucht hat, ja. Okay. Was bekämpfen, Meinungsfreiheit schützen. Das ist schon wieder so dumm. So, ich weiß auch nicht, ey. Weißt du, als ob. Weißt du, Hass ist keine Meinung, kommt da wieder durch, ja. Wir entwickeln uns auch mehr und mehr zu dieser dystopischen, minimalistischen Designphilosophie, dass man so grau-schwarz-weiß verwendet. So. Grau, du für ein Optimist. Nee, aber mal ohne Witz, mir geht auf den Sack, dass wir jetzt zig Organisationen haben, die behaupten, die Meinungsfreiheit zu pflegen, ja, und das Einzige, was sie tun, ist eben, die einzuschränken für irgendwelche falsch benutzten Worte oder Aussagen, ja, wo sie halt eben meinen, dass die nicht an die Öffentlichkeit gehören. Ja, ich meine, man kontrolliert einfach nur den Diskurs, das ist ja buchstäblich das, was die hier zugeben. Das Framing. Weißt du, das ist politisches Framing. Jedes Mal, wenn du jemandem das Wort verbietest, ja, oder sagst, ich will das nicht hören, dann klingt das in meinen Ohren einfach so nach dem Motto, ich habe da keine Argumente gegen, weißt du? Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Ich war auf diese Situation nicht vorbereitet. Ich bin hier reingegangen, unbewaffnet und habe erwartet, dass jeder mich mega geil findet, ja, und jede Kritik, die ich jetzt kriege, ja, das ist alles Hass, das ist nicht gerechtfertigt, ihr seid Trolle, ihr seid Arschlöcher aus dem Internet und deswegen muss das alles wegzensiert werden, ja, also, und dann haben wir Meinungsfreiheit. Also, was ich immer mache, um ruhig zu bleiben, ist, wenn jemand sagt, das und das darf man nicht sagen, dann stelle ich mir immer so eine Ente vor, die so quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, weißt du, ich stelle mir dann immer nur eine Ente vor, die hin und her läuft und nach Brotgrubenausschuss, also halt Ausschau hält. Weil im Endeffekt, Meinungsfreiheit, da kommst du nicht drum herum. Und wenn jemand sagt, das darfst du nicht sagen, dann will er eigentlich nur Geld von dir haben. Ja, ich finde es so lustig, dass sie jetzt hier sowas schreiben wie auch die Presse- und Rundfunkfreiheit im besonderen Maße geschützt. Nein, nicht wie die, sondern eigentlich sogar noch mehr. Weil das ist hier wieder so wahrscheinlich deren Denken so ein bisschen mit, von wegen Meinungsfreiheit ist für uns Eliten vorgesehen, damit wir euch irgendwie die Meinung sagen können. So wie Presse- und Rundfunkfreiheit. Nach dem Motto, ja, hast du hier deinen Ausweis, hast du deine Lizenz, dann darfst du auch oder so. Lizenz zum Shitposten. Ne, sondern es ist eigentlich ja noch mehr. Agent 1488. Und wie war dieser Spruch hier? Demokratie, nee, wie war's? Meinungsfreiheit bekämpfen, Hass schützen? Nee, umgekehrt. Was bekämpfen, Meinungsfreiheit schützen, ja. Keine Ahnung, ey. Wie? Ja, dann einfach weniger Aspirin nehmen, dann geht es auch. Oder, und das ist jetzt ein ganz seltsamer so Vorschlag, okay? Einfach erwachsener werden. Ja, das stimmt. Hastur. Sagt der Lovecraftianer. Was wir für Hass halten, beschützen. Nee, bekämpfen. Was ihr für Hass haltet, bekämpfen. Ich meine, böse Wörter also verbieten wollen, ist halt auch so irgendwie der Ausruf eines Erwachsenen-Kindergartens republikweit. Also. Ja. Ich meine, welche Art von Evolution und Fortschritt wollt ihr denn haben, wenn ihr nicht mal ein paar böse Wörter aushalten könnt? Ja, das ist ich will ein Zenit Sinti- und Roma-Schnitzel haben, damit du das auch weißt. Aber ist schon lustig, dass von all diesen dystopischen Entwürfen dann am Ende Demolition Man Wahrheit wird, oder? Und nicht 84 oder irgendwie sowas, sondern wir kriegen Demolition Man. Bitter. Ja, aber wie bündelt man eigentlich die drei Muscheln? Das werden wir dann noch rausfinden, aber ich meine, alles andere ist auf dem Weg dahin, diese riesigen Konglomerate, die alles beherrschen werden, irgendwann Nestlé und keine Ahnung. Apple oder Intel, je nachdem, wer wen kauft, wenn der andere gerade schwächelt. Solche Sachen. Ich finde es aber irgendwie ganz, ganz nice, dass du jetzt Demolition Man als Zukunftsvision vorschlägst und nicht zum Beispiel Equilibrium. Ja. Den habe ich nicht gesehen. The Day After ist im Moment ja auch hoch im Kurs als Zukunftsvision, wenn man sich Nordkorea und so anguckt. Naja, also 84 ist ja schon abgehakt, würde ich sagen. Ja, ja. Haben wir schon lange hinter uns, echt mal. Die Meinungsfreiheit ist ein kostbares Gut, jawohl. Und die Gesellschaft muss Inhalte aushalten, die nur schwer erträglich sind, aber sich im Rahmen der gesetzlichen Regelungen bewegen. Bravo. Demokratie nähert sich an einem pluralistischen Meinungsbild. Den Absatz hätte ich auch unterschrieben. Ja. Klingt ganz gut. Ja. Es ist halt nur das Problem, dass die halt eben sich mit der Meinungsfreiheit aufgrund ihrer ideologischen Ausrichtung befassen und nicht, weil sie das fragile Zusammenspiel von Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Informationsfreiheit begriffen haben. Ja, es kann durchaus sein, dass sich hier Unterzeichner durchaus dieser Sachen bewusst sind, glaube ich. Aber insgesamt, zusammen mit der AA-Stiftung wird es dann halt unglaubwürdig spätestens. Ja, vielleicht stimmt das doch mit dem Schwarz-Weiß-Bild und ich glaube, mittlerweile, die machen das einfach nur aus Boshaftigkeit. Sollte kein Motto im Zweifel löschen, Sperrende stehen. Ja, aber das provozierst du doch, wenn du zum Beispiel sagst, ja, Facebook muss löschen, Facebook muss reguliert werden über unsere richterlichen Entscheidungen und keine Ahnung. Ja, ja die haben das sich, ist doch die genau haben das, was sich monatelang, ich die haben sich monatelang darüber aufgeregt, dass Facebook zu wenig löscht. Immer noch zu wenig, war immer der Spruch. Weil so viele Sachen, die gemeldet werden, werden nicht gelöscht, war auch immer der Spruch. Und es wird vor allem das Falsche gelöscht. Hat er, glaube ich, auch noch gesagt. Mach mal das vor allem in Zukunft so, weißt du, jedes Mal, wenn du dir einen Account machst auf irgendeiner Social-Media-Plattform und dich das erste Mal einloggst, wirst du gebannt. Damit hätten wir doch alle Probleme eigentlich schon gelöst, oder? Die können, weißt du, die müssen ja nicht unbedingt die Mitglieder löschen, ja, die können ja immer noch da bleiben, die können halt nur nichts mehr schreiben oder so. Weißt du, dann müssen die sich auch nicht über Mitgliederschwund beklagen. Aber jetzt brauchen wir hier One-Size-Fits-All-Lösung. Die politische Gesamtstrategie. Mit einem Fluchfilter, wenn du jetzt Tourette-Syndrom hast, was machst du dann? Ja. Also, ja, aber dann auch kannst du nicht mehr sagen, was deine Beep-Meinung ist. Dann bist du benachteiligt und von daher darfst du dich dann äußern. Wenn du Tourette-Syndrom hast, tippst du dann eigentlich Fotze aus? Interessante Frage. Das sagen? Ich glaube nicht. Musst du halt einen Podcast machen, damit das wirkt. Ah ja, okay. Falls ihr Tourette habt und gerne mal in einem Livestream eure Meinung sagen würdet, ja. Seid ihr herzlich willkommen. Ich glaube, ich habe auch halber Tourette. Oder Autismus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwas habe ich. Also ich weiß halt heute nur, dass du so hässlich wie ein Esel und doppelt so dumm bist. Genau. Du Biologist oder was? Hey, habt ihr denn noch was zu sagen zu dieser politischen Gesamtstrategie, die gefordert wird? Macht keinen Sinn, weg damit. Sehr gut. Meine Einschätzung davon ist, hört auf, irgendwelche Scheißdrecksinitiativen in die Welt zu rufen, die Artikel 5 einschränken sollen. Weil jedes Mal, wenn ich die Namen von euren Organisationen sehe, dann haben die eigentlich immer eher was damit zu tun, dass man Artikel 5 regeln möchte. Und wenn dann der Minister nach einem großen Mediensturm, weil ihr die ganze Zeit Lobbyarbeit für die Einschränkung betreibt, dann draufkommt, ein Gesetz zu verabschieden, dann will ich euch als Schweinepriester, als Füchse im Hennestall nicht sehen, dass ihr euch plötzlich umdreht und sagt, wir waren ja schon immer dafür. Weil ihr seid so Wendehälse, wie so Flaggen im Wind, die einfach nur, je nachdem wie der Wind weht, sich drehen tun. Mir geht es sowas von auf den Sack, Alter. Ohne Spaß. Euch treibe ich ins Meer, das sage ich. So. Heiter Rabatt. Ja, es bedarf einer Kooperation von Staat, Zivilgesellschaft, mit anderen Worten der AA-Stiftung und der Anbieter. Genau, und den Weltraumaffen. Wir setzen uns für eine gesamtgesellschaftliche Lösung ein. Alle müssen dabei sein, alle müssen an einem Strang ziehen. Es darf nicht sein, dass irgendjemand sich nicht beteiligt, weil ansonsten menschenfeindliche Hetze und absichtliche Falschmeldungen. Also ich wollte ja noch mit anbringen, so den Spruch, ist das Meinung oder kann das weg? Ja. Es ist wirklich, wirklich seltsam, das jetzt zu sehen, wie die sich jetzt dagegen entscheiden, was sie selbst gestartet haben und selbst durchgedrückt haben und nicht vorher, obwohl es absehbar war, aufgehalten haben. So, nee, das, Manu. Naja, das ist ja halt nur wieder so ein Ding, wo die sich auch direkt einspannen lassen, ne? Die AA-Stiftung hier mit allen Leuten aus verschiedenen Wirtschaftszweigen, die davon irgendwie jetzt betroffen sind, da machen sie dann direkt gleich wieder mit. So, da vor den Karren lassen sie sich spannen. Und also in beide Richtungen halt eben. Ne? Also die einen haben halt eben den Vorteil, dass sie dann nicht mehr in der Pflicht sind, sich darum zu kümmern, dass dieser angebliche Hass dann da verschwindet. Und die anderen haben den Vorteil, dass sie sagen können, ja genau, die sollten sich auch nicht kümmern, wir sollten uns kümmern. Und so ist das dann ja, eine Win-Win-Situation toll. Für beide. Ja. Zivilgesellschaft. Ja. Ja, das war. Dann lass uns doch einfach jeden überwachen und dann wird es alles besser, oder? Genau. Ja, Mann. Ich meine, ich fand es schon ein bisschen schade, so wie meine Eltern mir das so erzählt haben, wie da die russische Geheimpolizei Leute abgehört hat, so, und ich habe es nicht erleben dürfen. Hier dann die Stasi und ich habe es nicht erleben dürfen. Jetzt werde ich es miterleben hier. Jetzt geht's los. Jetzt bist du dabei. Freue ich mich. Ja, genau. Bin dabei. Ja, also wie dieses hier schon sagt, geht es jetzt weiter irgendwie, dass man jetzt auch in die Kommunikation selber reinguckt und nicht mehr nur noch irgendwelche Metadaten abfragt, also Metadaten, Verkehrsdaten genannt. Manchmal auch sind halt eben, wer wann mit wem kommuniziert hat. Und es ist halt unterschiedlich zu den Inhaltsdaten, wenn man dann halt weiß, was jetzt wirklich der Inhalt der ganzen Kommunikation war. Aber da scheint es jetzt weiterzugehen in die Richtung. Mit dieser Gesetzesänderung, die hier vorgesehen ist. Bei auftretenden Netzstörungen, was auch immer das bedeuten soll. Soll das dann irgendwie möglich sein? Interessant auch, dass anhand dieser Daten Dienste diskriminiert werden können. Das bedeutet, wenn du merkst, dass ich zum Beispiel auf alternativen Plattformen wie Telegram oder wie heißt das andere Schissding hier, Discord, halt Leute nicht regierungsfreundlich äußern, vermehrt könnte man die dann drosseln. Hm? Das bedeutet ja Diskriminierung von Diensten, dass die halt dann einfach nicht mehr so schnell funktionieren und so zeitgleich. Ist schon interessant. kann man die Leute auskegeln, die halt nicht nach der Pfeife der Regierung tanzen. Ach, Feibel, hör doch auf. Wenn die das wirklich machen, dann will ich zumindest einen fairen Prozess haben, okay? Ich will zumindest wissen, dass ich auf irgendeiner Liste stehe, bevor ich irgendwelche Konsequenzen bekomme, die aus dem Nichts auf mich fallen und schon vorverarbeitet sind. Also, ja, das macht ja grundsätzlich jeder Geheimdienst so, dass er dir vorher Bescheid sagt. Und ja, du kriegst, das 14 will ich Tage so. Vorher bekommst du Post mit einem Stempel. Ja, ich hab ein gutes Recht darauf, dass wenn ich ausspioniert werde, ich weiß, dass ich ausspioniert werde. Ein Schlüssel von deinem zuständigen Sachbearbeiter, mit dem du dich dann zurückmelden kannst. Ja, und meine ganze Akte, genau. Unverbrannt und ungeschreddert. Aber die Mehrheit der Deutschen findet den Gesetzentwurf gegen Hasskommentare sinnvoll. Also ich hätte gern festgestellt. Dass der Herr Maas, der soll, wenn er Internet-Government hört, dass er Angststörungen von dem Thema bekommt. Das möchte ich, dass der Mann, dass es eine Angststörung in ihm hervorruft, wenn er das nochmal hört. Ich will, dass ihm das Gesetz so um die Ohren fliegt, dass er in der Presse breitgetreten wird, dass er sich einfach nicht mehr dran probiert, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Die Mehrheit der Deutschen findet Gesetzesentwurf sinnvoll. Ja, was ist das dann? Über 60? Also Leute, die im Internet... Nein, das ist einfach beschissene Informationspolitik. Das sind die Leute, die immer nur auf ARD und ZDF erzählt bekommen, wie schlimm Hasssprache ist. Das absolut vernichtende Ding, das hier drin steht, ist, dass nur 8% der Bevölkerung überhaupt angegeben haben, jemals Erfahrungen mit Hasssprache im Internet gemacht zu haben. Wie können denn die verfickten 8% Wahlen beeinflussen oder so schreckliche Fake News in die Welt setzen, dass irgendwie keine Ahnung was passiert. Wohlgemerkt 8% von diesen knapp über 1000 Leuten vom YouGov Omnibus, die sie da irgendwie befragt haben. Wahrscheinlich irgendwelche Schüler, die da reingetrieben wurden oder so. Ja, und dann wurden die halt gefragt, findet ihr das eigentlich doof, wenn im Internet beleidigt wird? Und dann haben die natürlich gesagt, ja, finden wir doof und so. Und ja, soll vielleicht die Richtung. Ich fand das auch gut, dass sie dieses jetzt hier... Dass Sie hier Meinungsfreiheit, befürchten Sie das durch den Gesetzentwurf an der Gefährdung der Meinungsfreiheit im Internet? Und dass Sie hier, das weiß nicht, keine Angabe, hier mitten irgendwie so dazwischen getan haben? Weil, das kann man ja gar nicht so richtig ablesen, irgendwie. Aber dafür ist die Grafik ja ganz hip und neu und so ein Donut-Diagramm. Ich finde Donuts gut. Sieht voll schön aus. Nein, aber der Maas, der darf nicht ungestraft davonkommen. Ich weiß nicht. Also ich will, dass er in der Presse zerrissen wird. Ich will, dass ihm das an seiner Karriereleiter, dass ihm das ein Sprosse kostet. Ich will nicht, dass ihm was Schlimmes zustößt oder so, aber ich will, dass der Herr Maas lernt, dass er nicht einfach nur das Internet klein und kaputt regulieren kann. Wir hoffen alle mal drauf, dass die Damen und Herren in den roten Roben ihm eine Watsche geben, aber das ist da ja leider auch nicht mehr gesichert. Ja, das ist jetzt auch die Frage, die sie den Leuten gestellt haben, und das ist ja auch, dieser sieht vor, dass Betreiber sozialer Netzwerke innerhalb von 24 Stunden strafbare Inhalte löschen müssen. Ja, sonst droht im Extremfall bis zu 50 Millionen Euro Bußgeld. Naja, also... Das ist natürlich sehr simplifiziert dargestellt für das, was da vorgesehen wird, dass die gemeldete Sachen irgendwie durchforsten müssen und dann strafbare Sachen, was sie selber dann irgendwie entscheiden müssen, da irgendwie rausnehmen müssen. Das steht ja jetzt hier so nicht drin, die Probleme des Ganzen. Ja, komm. Nee, geht, mach du. Also, ich finde es eigentlich schon eher wie ein guter Mechanismus, damit Leute wirklich Meinungsfreiheit, die sie ja so als Standard ansehen, jetzt mal wirklich zu schätzen lernen. Ja, so, weil wir haben einfach viel zu viele Leute, die viel zu viele Meinungen haben, und da ist schon verständlich, dass man da irgendwie Ordnung reinbringen will. Ob das jetzt gerade ein guter oder schlechter Weg ist, wird sich ja noch zeigen. Wahrscheinlich wird es halt nicht so gut sein, oder es wird wahrscheinlich nicht so schlimm sein, wie wir es uns vorstellen. Aber so oder so wird durch eben diese Regulierung, durch eben diesen Druck, der da entsteht, durch diesen Stress, den man hat, ja, schon potenziell halt schon, ich nehmen wir an, was Gutes bei rauskommen, weil die Leute dann ja erst recht eine Diskussion zumindest anfangen werden darüber, was denn erlaubt ist zu sagen und was nicht und warum. Ja, dann wird nicht mehr so sein von wegen, ja, das ist halt meine Meinung, sondern man muss argumentieren. Ist dann nicht schon zu spät? Ist dann die Debatte nicht dann schon obsolet, wenn schon zensiert wird? Nein. Das Interessante ist ja dann, das wird eintreffen, ich rede aber nur von der weiter weg entfernten Zukunft. Weißt du, so da, wo Leute merken, dass es schon zu weit gegangen ist, und da, wo Leute merken, so, hier, was ist denn aus meiner so Vergangenheit passiert und was ist in meiner Gegenwart denn los und warum wird alles zensiert? Ja. Aber ja. Wenn die werden ja nicht aktiv die negativen Posts in positive Posts umwandeln. Ja, dann wird es also demnach Leute geben, die bemerken, dass zensiert wird, die das vorher nicht bemerkt haben. Und das bedeutet, dass da halt mehr und mehr Leute zu aufwachen werden, könnte man so sagen. Oder es kommt dazu, dass die Leute mehr, weißt du, dass die, ja, wie soll man sagen, damit konform gehen, dass sie es akzeptieren. Ja, und das sich dein Gegend entwickelt. Ja. Es ist auf jeden Fall grausig. Mhm. Ich habe Angst. Ist halt Angst. Der Mars macht mir Angst. Ich meine, okay, vor allem die Sache ist ja wieder, da wird dann halt eben großen Seitenbetreibern mit Geldstrafen gedroht. Und ich frage mich immer, welche weiteren Auswirkungen könnte das haben? Weil bisher war es ja zum Beispiel auch so, dass halt viele Betreiber von Foren sich gedacht haben, okay, also bei mir möchte ich über Themen reden, die sind jetzt in Deutschland, werden hier eher zensiert. Da mache ich mir doch einfach eine Seite und packe die auf den Server, zum Beispiel in Amerika. Mhm. Und dann aber schon Facebook und Twitter und all die anderen großen Seiten an diese Vorgaben halten müssen. Wie sieht es dann mit den kleinen Leuten aus? Wird man auch an die herantreten und dann sagen, ja, pass mal auf, also wenn, dann aber für alle. Und wenn ihr diese Inhalte auf eurer Seite nicht löscht, solange sie in Deutschland verfügbar sind, sagen wir es mal so, dann müsst ihr auch Geldstrafen zahlen. Bestimmt. Also das wird ja jetzt auch schon alles eskaliert. Ja. Wir hatten ja auch bei dem Stream dazu, zu einem Thema, hatte ich ja schon die Idee, dass dann wahrscheinlich demnächst jeder Kommentarbereich auf deinem persönlichen Blog dann irgendwie als soziales Netzwerk irgendwie ausgelegt wird. Ja, ich sag mal. Ich glaube, dann kommst du mit dem Disclaimer, dass du halt eben nicht für die Inhalte, die von anderen verlinkt werden oder geschrieben werden, nicht verantwortlich bist, kommst dann nicht mehr weit. Ja? Das ist alles, ich weiß auch nicht. Erst diese Sendelizenz-Scheiße, ja, und wenn ich jetzt dann auch noch daran denke, was kann man dann überhaupt noch schreiben? Ja? Was kannst du dann, welche Inhalte willst du dann in Deutschland noch anbieten? Ja, und wenn du dann was anbietest, dann schreib dir korrektiv drunter, dass dein Artikel auf falschen Informationen beruht. Das ist nämlich das, was wir hier sehen. Das ist die amerikanische Version von Korrektiv, nämlich Snopes.com. Da geht es einfach ganz einfach drum. Hier ging es um eine Story, wo ein Budget geprüft wurde und irgendwie 500 Milliarden Accounting Errors, also Buchhaltungsfehler gefunden wurden. Buchhaltungsfehler im Wert von 500 Milliarden gefunden wurden, so rum. Und hier schreibt also in dem Top Result, wenn man das sucht auf Google, schreiben die halt darüber. Und dieser Artikel ist geflaggt worden als mostly false, also größtenteils falsch. Ja. Aber in dem Artikel wird die Wahrheit über die Story gesagt. Also diese Snopes-Geschichte bewertet im Endeffekt jetzt hier nur die Überschrift. Ja, und der Artikel sagt aber, ja, es ist die Geschichte ist wahr, aber weil dieses Geld nicht da war, also was auch nie behauptet wurde, und weil diese Prüfung begonnen habe, bevor dieser Ben Carson in seinem Amt gewesen wäre, sei das großenteils falsch, also wegen völliger Details, die eigentlich nicht relevant sind oder gar nicht wirklich behauptet wurden, wird hier ein Artikel halt als mostly false eingestuft. Und das, wenn ich mir überlege, wenn das einem Journalisten zwei, dreimal passiert, ja, wenn das einer Einrichtung ein paar Mal passiert, irgendeiner Newsseite, dann wird das zu einem schlechten Ruf führen, wird die Geschäfte schädigen, etc. pp. Und ich sehe hier auch wieder eine sehr merkwürdige, sehr merkwürdige, nicht staatliche Organisation, die auf einmal über Sachen entscheidet, die Wohl und Wehe bedeuten können. Ja, das mit diesem Snopes oder so, der Sargon hatte letzte Woche da auch was zu. Also es gab so einen Journalisten, der versucht hat, was über die herauszufinden, über diese Snopes-Leute, und die haben ihm quasi geantwortet, das können wir euch nicht erzählen. Wir sind dafür verantwortlich, irgendwie um andere Leute zu Fakten checken, aber wenn ihr von uns irgendwie was wissen wollt, dann seid ihr bei uns an der falschen Adresse. Da sagen wir nichts zu. Vor allem, wenn das dann verwendet werden könnte, um weitere Untersuchungen zu einem Thema dann komplett runterzuschalten, so von der Seite der von der Seite der Nachrichtenmacher. Ja, wenn in der Redaktion von oben gesagt wird, hier, wir haben das schon als mostly fake analysiert bekommen, ja, dann müssen wir nicht weiter nachschauen, ja, dann machen dann die Journalisten dann nicht mehr ihren Job und werden entweder verhindert oder entscheiden sich nicht mehr, über Stories zu schreiben. Das ist auch nicht gut. Ja, also scheinbar haben in den letzten Wochen diverse Geschäftsführer von Deutschen Journalistenverbund, Landesstellen irgendwie ihren Job verlassen müssen. Und da schreibt hier der Deutsche Journalistenverband Berlin-Brandenburg, das ist ja so das schwarze Schaf, beziehungsweise aus unserer Sicht das weiße Schaf in diesen Verbänden. Und da ist ja noch so ein Mediaartikel verlinkt, da schon auf jeden Fall. Erst trennt sich der Deutsche Journalistenverband Sachsen-Anhalt von seinem Geschäftsführer. Angeblich soll der Schaden existenzgefährdend sein. Dann entsorgt der Bayerische Journalistenverband vor ein paar Tagen seine Geschäftsführerin und jetzt der Deutsche Journalistenverband NRW. Wann trifft es den Hauptgeschäftsführer? Und wer ist der Nächste, der fliegt? Ja, und das war hier irgendwie. Ja, ich möchte diesem Link folgen. Dankeschön. Das ist hier der Media-Artikel dazu. Und dann war das hier so, dass die Dame irgendwelche falschen Rechnungen ausgestellt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Gefälschte Rechnungen, genau, für Gutachten und Beratungskosten. Soll, oder nee, nicht Dame, die Person auf jeden Fall, der Geschäftsführer von NRW da abgerechnet haben, und das sind bis zu 500.000 Euro Schaden, der da entstanden 50, ist. 50, nicht 500, 50. 50. Okay, ja. Ja, kann ja sein, dass das jetzt so eine Domino-Geschichte ist, dass die überall mal nachgucken, wer hat denn auch mit diesen angeblichen Beratungs- und Dingsfirmen zusammengearbeitet. Und dass da noch mehr Leute deswegen ihren Hut nehmen mussten. Ja, Journalisten, meine Damen und Herren. Unregelmäßigkeiten. Ja, ja. Da haben sie sich bereichert, würde ich behaupten. Ach, das ist doch alles Fake News, Abel. Ja, okay. Guck mal, ob Snopes geschrieben hat, dass das stimmt. Ja. Das glaube ich das nicht mehr. Wenn oder ich das korrektiv. Snopes-Siegel unter ist, ist es kein Journalismus. Ich meine, Korrektiv macht gemeinnützigen Journalismus, ja, im Vergleich zu dem anderen Journalismus. Ja, und hier, die BBC ist ja eigentlich auch eher so ein liberaler Haufen, aber ab und zu finden sie noch Kontakt zur Realität. Genau, weil Snopes hat, gerade Snopes hat in einem Interview oder jemand von Snopes hat in dem Interview halt gesagt, dass sie deutlich mehr antirepublikanische als prorepublikanische Fake-News-Geschichten aufdecken im Moment. Also, wie hat der Trump gar nicht bepissen lassen von Prostituierten? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Er hat auch offensichtlich keinen Durchfall bei einem Golfspiel gehabt, das er letztens gemacht hat. Also ganz wichtige Sachen, ne? Ja, das finde ich sehr wichtig, den Stuhlgang der Präsidenten. Das ist faszinierend. Und angsteinflößend. Fake News affects both the right and the left. Ach was, nein. Das ist ja fast, man könnte ja fast sagen, dass es Seiten gibt, die absichtlich diese Fake News kreieren, ja, damit halt eben sich Leute das angucken, weil sie entweder getriggert sind oder ihre Vorurteile bestätigt bekommen. Oder weil die Seite Klicks möchte. Ja, das ist faszinierend, oder? Das kommt mir so bekannt vor, aber mir liegt da so ein Begriff auf der Zunge. Ethik im wie ging das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ethik im E-Schild-Apparat? Ja. Ethik im Esel. Nee, das war eben. Glaube ich. Wenn es doch nur eine Bewegung geben würde, die sich damit befasst. Ja, ich kann mich da auch ganz schlecht erinnern. Ich glaube, es war irgendwas mit Ethik und. Das war eine Hass- Sexismus. Ethik im Sexismus, genau das war's. Ethik in sexistischen Drohungen und Hasssprache, das war's. Es ging doch irgendwie um eine. Drohungen. Ging es nicht um Rechtschreibung in Morddrohung an Anita Sarkeesian oder so ähnlich? Grammar-Nazis. Oh mein Gott. Ja, aber ich finde es auch lustig, dass sie jetzt damit um die Ecke kommen, wo Sachen wie Queer Theory und Feminist Theory seit Jahrzehnten irgendwie praktisch Fans gewordene Fake News sind. Ich sage nur, Geschlecht ist ein soziales Konstrukt, bla bla bla. Also jetzt fällt ihnen auf, dass die Linke irgendwie schwer oder auch diese ganzen, beweisbare Narrative benutzt. Diese berühmten Sachen, die immer noch zitiert werden, praktisch wöchentlich. Also wie zum Beispiel, dass angeblich Mädchen mit 14 Jahren oder so diesen Knick haben vom Selbstvertrauen. Das basiert ja auf so einer Studie von 80er Jahren, wo sie den Leuten so Fragen gestellt haben, die auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten konnten. Das waren dann so Fragen wie, ich habe meistens recht mit dem, was ich irgendwie mache, oder ich kann alles irgendwie gut oder so. Und da haben sie dann halt alles, was nicht eine 5 war, also trifft voll zu, haben sie als geringes Selbstvertrauen gewertet einfach. Und da waren halt die Jungs, die haben halt häufiger gesagt, ja, 5 trifft auf mich voll zu. Und die Mädchen haben halt dann häufiger was anderes gesagt, kann aber auch 4 gewesen sein halt. Und das war so eins von den Dingern, was die Christina Hoff Summers, die vom American Enterprise Institute, die hat das ja über einen längeren Zeitraum erfragt, diese Studie überhaupt, dass sie da mal reingucken konnte, weil das wurde überall zitiert, aber keiner hat das Ding halt eben gesehen. Und dann hat sie es halt in die Finger gekriegt und da schreibt sie halt in ihrem Buch Who Stole Feminism drüber, über diese Studie halt, dass das so ein Quark war, wo sie da halt alles, was nicht eine 5 war, direkt als zu wenig Selbstvertrauen gewertet haben. Und das wird heute immer noch behauptet, alle Nase lang. Dass ja angeblich bei Mädchen das Selbstvertrauen so schrumpft. Und dabei kann halt eine 5 in Selbstvertrauen halt auch einfach nur Selbstüberschätzung sein. Ja, wenn also ich mich angucke, wie ich mit 14 war, Selbstüberschätzung hoch 5. Also heute nur noch hoch 3, weißt du? Confirmation Bias. Aber ja, wir haben im Journalismus gibt es Leute, die manchmal nur für Clickbait Sachen behaupten. Und wir brauchen mehr Ethik im Journalismus. Wer hätte das vorhersehen können? Also wirklich, ich finde es faszinierend. Aber dass die BBC sozusagen Qualitätsjournalismus doch noch irgendwo gefunden hat, ist eigentlich nicht schlecht. Also man sehe und staune. Wunder geschehen immer wieder. Genau, eben das meine ich hier. Don't care about politics, they just care about generating clicks. Ja, Gawker, eventuell. BuzzFeed. Ja. Mit der Einführung von neuen Worten wie Fake News oder Hate Speech, ja, wird es immer zuerst so diese Unsicherheit geben, ob das Wort dann notwendig ist und dann wie es verwendet wird, in welchem Kontext. Das arbeitet sich alles raus, aber dann kann Diskurs um diese Begriffe anfangen und das ist eben zum Beispiel so aussehend. Ja. Das meine ich halt, das ist halt das Gute dran. Für alle 10 Artikel, die da sind mit die da, kommt da auch mal eins von, ja, irgendwie sind alle dran schuld. Das ist schon gut. Ja, in der Hoffnung, dass nur der BBC-Artikel gelesen wird und nicht der Rest. Naja, Leute, ich werde mich mal ganz lieb und leise verabschieden. Ich werde mal früher heute gehen, so ist es schon 8 und ich habe mich jetzt noch für ein Spiel verabredet mit Freunden. Ja, nicht, dass ihr meine einzigen Freunde seid, Privatleben. Ich mag euch auch, aber ich hab noch mehr Leute, ja. Geh weg. Ja, okay, gut. Aus den Augen, aus den Sinn! Geh weg mit dir! Durst, Lidania! Menschen genannt Russen gehen das Haus. Tschüss, danke sehr, danke. Viel Erfolg euch und rastet nicht zu sehr aus, ja. Ich doch nicht, würde ich nie machen. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Ich sehe eine Tendenz der Medien, selbstkritischer zu arbeiten. Diese Vision würde ich gerne teilen. Ich würde sogar Geld dafür zahlen, dass ich sie teilen kann. Ich sehe es nur bisher noch nicht, aber ich will es auch sehen. Bitte. Oder wie ist das, wenn man am Nordpol steht, ist alles im Süden? Ja, ja. Es kann nur besser werden. Ja. Oder auch lieber. Ja, ist halt ein Interview mit einem Forscher über das Standard-Euro-Barometer. Und da wird halt zum Beispiel festgestellt, wie viel Prozent der Leute angeben, der Presse zu vertrauen. Ja. Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert der Presse um 10% angestiegen. Und das ist der höchste Wert seit 2000. Und im Fernsehen sind 60,5%, die angeben, dem Fernsehen zu vertrauen. Da brauchen wir uns echt gar keine Sorgen mehr machen, wo diese 80% Zustimmung für ein Maß herkommen. Also. Haben Sie da aber auch nur die Leute, haben Sie alles rausgestrichen, die Leute, die gesagt haben, ich habe keinen Fernseher mehr oder ich gucke schon lange keinen Fernsehen mehr wahrscheinlich. Mhm. Was denen ja noch übrig. Und Radio hat sogar 67,8%. Radio. Echt der Hammer. Ah. Genau, ich glaube, den stimmen aus dem Radio. Die reden immer genau zu mir. Also ich versuche gerade irgendwie zu begreifen, wen die da interviewt haben oder wie die da gefragt haben. Worüber weil ich meine jetzt, ist das jetzt, liegt es an meinem Mikrokosmos oder habe ich ideologische Scheuklappen auf oder so? Bei mir kommt das so vor, dass die Leute der Presse überhaupt nicht vertrauen. Naja gut, wir sind halt schon im Netz, ne? Das ist schon was anderes als die Welt da draußen. Das ist auf jeden Fall so. Wir sind da in unserer eigenen kleinen gesellschaftlichen Blase. Aber ja, ich verstehe es auch nicht. Dann müssen wir uns eben noch mehr Mühe geben, die Saat der Zweifel zu streuen. Machen wir. An dieser Stelle auch vielen Dank für die vielen Abos und so. Wir haben ja die Woche die 5000 geknackt und das wäre nicht möglich ohne euch da draußen. Oh, leck mich am Arsch. Das ist ja der Hammer. Wisst ihr noch, wie wir mal angefangen haben und uns gedacht haben, interessiert doch keine Sau. Ja, 5000 Leute interessiert's. Ja. Muss man wissen. Das ist eine Hausnummer. Ja, und dann hier unten dieses Suffisante, wodurch wurden Ihrer Meinung nach denn die Diskussionen über die Arbeit der Medien ausgelöst? Sie wurden von den Lügenpresserufen der Bewegungen wie Pegida am rechten Rand ausgelöst, aber hat den tatsächlichen Stand des Medienvertrauens nicht widergespiegelt. Mhm. Der öffentliche Diskurs über Arbeit und Bedeutung der Medien hat deren Relevanz und das in sie gesetzte Vertrauen gesteigert. Mhm. Fake News. Sicher. Sag ich dazu nur. Transparenzoffensive infolge dieser Debatte. Aha. Ah, das ist ja auch eigentlich eher so ein Fundstückchen. Oh, jetzt ich sehe schon dieses widerliche Washpole oder Halfpole Farbschema. Ohne das Bild ist es natürlich irgendwie ein bisschen doof, weil das. Das Bild eigentlich ausdrückt. Kannst du das irgendwie im Original zeigen? Ja, muss ich wohl. Tut uns leid, dass wir jetzt dem Guardian einen Klick geben. Tut uns wirklich, wirklich leid. Ja, weil jemand hat nämlich jetzt hier in New York diese Figur aufgestellt. Das ist das Fearless Girl, oder wie heißt sie? Ich nenne es immer das Brainless Girl, was auch richtig. Und das kann man jetzt hier auf dem Bild nicht sehen, aber vielleicht fährst du einfach das Video ab, dann kann man auch sehen, in welchem Zusammenhang, ich meine, kannst ja den Ton runter machen, in welchem Zusammenhang sie da steht, nämlich steht da schon seit längerem vor der Wall Street ein ein Bulle, das ist ja ein klassisches Börsending, steht in Frankfurt ja auch, der Bulle und der Bär halt. Und eine feministische Künstlerin hat diesem antrabenden Bullen, ja, hier sehen wir, hat ihm jetzt dieses mutige Mädchen gegenübergestellt und ja, typisch Symbolpolitik, würde man vielleicht sagen. Ja. Ich finde es halt, okay, das kann man machen, aber es stellt sich halt heraus, der Typ, der den Bullen geschaffen hat, ist dann nicht mit einverstanden, dass sein Werk verändert wird. Und da wird es dann jetzt noch eine Diskussion drüber geben, aber der, hier ist es auch nochmal schön. Aber der Bürgermeister von New York hat wohl schon gesagt, dass das er das ganz toll findet und dass halt die Frauen da super repräsentiert werden, etc. Pp, bla, bla, bla. Also ich fand diesen Photoshop lustig, wo sie ihr so eine Küche davor gefotoshoppt haben. Habe ich noch nicht bei Twitter gesehen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit Make America Great Again Cup hat sie mir besser gefallen. Ja. Ja, muss ich auch sagen. Ja. Da gab es sogar ein Bild, wo ich auf dem Foto dastehe. Der Small Price hat das gefunden. Ja, ich weiß nicht. Also das ist wieder so ein Ding, man hängt sich an ein existierendes Kunstwerk dran. Das ist wie Marvel-Comics und Spiele müssen erwachsen werden. Der ganze Scheißdreck. Also ich muss auch sagen, beim Feminismus, ich könnte mich sogar mit dem Bullshit, den die ganze Zeit verzapfen, ein Stück weit arrangieren, wären sie zumindest in der Lage, eigenständige Werke zu schaffen. Dann könnte ich das ein ganzes Stück weit mehr respektieren. Aber jetzt auch mit dem Bullen, okay, eine schöne Seitenidee, aber das Ding ist halt davor schon eine Ikone gewesen und dann schneidet man sich ein Stück weit von dem Erfolg was ab. Das ist dieses, wir tun für die Weiblichkeit umverteilen und wir müssen jetzt hier extra Posten haben, weil wir ja so toll sind und wir sind auch mit dabei. Oder man kann auch einfach selber was schaffen. Davor hätte ich viel mehr Respekt. Aber dann muss man natürlich selber was schaffen, was eine Ikone ist und das will man natürlich nicht. Man will nur eine Participation-Trophy. Ja, ich kann das auch gut nachvollziehen, was der Herr hier sagt. Mein Stil ist ein Zeichen des Optimismus und der Stärke. Ich bin nicht damit einverstanden zu sehen, wie er in ein negatives Symbol umgewandelt wird. Ja. Seine Statue sei zu einer Repräsentation der männlichen Dominanz über die Frauen gemacht worden. Hashtag Gamergate. Ja, ja, Hashtag Gamergate, wortwörtlich. Also. Ja. Wenn du da aber da in dem Mindset von diesen, Foucault etc. hingeht, dann ist das ja genau richtig. Dann ist ja der Künstler egal und jeder darf ein Kunstwerk so uminterpretieren, wie er gerade will. Auch und ins Negative. Auch im Recht. Ja. Genau, ich kann mich da hinstellen und sagen, ja, ist mir egal, was du damit gemeint hast, wie du das gesehen hast, ich empfinde das so und so und deswegen gehört da jetzt ein Fearless Girl davor. Kann ich mir auch hinstellen und sagen, das ist ein Zeichen David für... David in seiner Makellosigkeit triggert mich so sehr, dem müssen wir jetzt irgendwie hässlich machen. Das ist ein Zeichen für die Dummheit von Frauen, dass dieses Fearless Girl da steht, für mich. Ja, ja, ja, für die Dummheit von Feministinnen. Ich will das immer noch nicht auf die... Durch das Ganze. Aber die sprechen doch für alles, sagen die doch immer. Ja. Nein, das ist zu verallgemeinert, ja, aber ich weiß, was das ist. Das ist ein Zeichen für, und nicht, dass es also... Es folgt daraus nicht, dass sie dumm sind, sondern diese Symbolik impliziert das. Ja, da könnten auch mehr Frauen aufstehen und sagen, hey, nicht in meinem Namen, wir können auch selbstständig was schaffen. Also, das ist irgendwie eine kuriose Geschichte. Also, das ist ein südafrikanischer Blog und die haben also am 13. April haben die einen Artikel gefahren mit dem Titel könnte es sein, dass es Zeit ist, weißen Männern das Wahlrecht zu entziehen. Ja, Huffington Post Südamerika, ne? Was ich auch sehr lustig fand, weil da stand nämlich überall immer Huffington Post SA. Shelley Garland findet Rassenkrieg gut und arbeitet daran, dass in anderen Ländern Menschen wegen ihrer Hautfarbe verfolgt werden. Ja. Shelley Garland hätte für Hitler gestimmt. Ja, das Lustige ist, dass sie es zurückgezogen haben mit der Begründung, dass sie nicht herausfinden konnten, ob es Shelley Garland wirklich gegeben hat. Ne, oder ob es Godfrey Elfwig war. Ne? Ah, ja. Troll. Aber das Lustige ist, sie haben in der Zwischenzeit auch schon... Genau, sie haben in der Zwischenzeit auch schon irgendwie gesagt, das ist völlig richtig, was in dem Artikel steht. Das finden wir gut und das ist auch unsere Meinung. Und dann haben sie ihn gepullt. Also gerade mit Südafrika, da bahnt sich ja wirklich ein Rassenkrieg an. Also das finde ich halt schon krass, das so zu formulieren. Also wie sie es da in den Artikel formulieren. Also finde ich einfach krass. Also dort die Leute, die für die Weißen als Minderheit sprechen, die sagen, dass sie Angst vor der Regierung haben und dass sie sich mit Waffen verteidigen werden. Vor allem Could it be time? So, es ist einfach die Zeit. Es ist 2017 so. Zeit, den weißen Leuten das Wahlrecht zu entziehen. Sagt ja, aber ist, also der Artikel ist auch wirklich so billig. Also es steht dann drin, so nach dem Motto, die haben so viel Böses angerichtet und so viel kaputt gemacht, dass die jetzt durchaus mal 20 bis 30 Jahre im sozialen Ghetto zubringen können. So, weil Frauen natürlich ja auch sowieso viel besser und so. Also es ist so ein richtiger Kinderartikel im Endeffekt. Ich meine, ein Artikel, der fordert, ja, man müsste den Palästinensern jeden Lebensraum entziehen, der würde auch verrissen werden, zu Recht. Also ich bin für Meinungsfreiheit und alles und so, aber manche Outlets, die haben schon drauf, wirklich richtig tief in die Scheiße zu greifen. Also da merkt man. Das ist ja auch okay, das darf ja jemand auch gerne, so wenn er will, in die Welt kotzen, seine Meinung. Er muss halt mit dem Echo zurechtkommen und BuzzFeed, HuffPo, Südafrika hätte besser dran getan, halt vielleicht sich zu entschuldigen und zu sagen, das war vielleicht ein bisschen extrem und sowas unterstützen wir nicht, das ist die Meinung des Kommentators, wir sind für Meinungsfreiheit. Aber sie hätten sich nicht dahinter stellen sollen und sagen sollen, ja, das ist eine gute Idee, was ihr da vorhabt. Ich meine, jemand, der pro ISIS schreibt, den fände ich auch doof. So, das sind halt so Sachen wie Vertreibung, Mord, Genozid, sind alles so Sachen, die ich nicht so cool finde. Aber vielleicht bin ich da auch zu sensibel. She appears to not exist. Da seid ihr ja schön auf Fake News rein. Warum habt ihr nicht Snopes gefragt? Die hätten euch das schneller sagen können. Ja, aber es hat ja jeder so, ich meine, kannst du ja nicht wissen, nur weil der einer so einen Artikel schreibt mit irgendeinem Schwachsinn, so. Normalerweise geht es doch davon aus, dass Leute das ernst meinen. Wenn mir und so dazu sagt, würde ich in der heutigen Zeit vielleicht wirklich kurz zurückchecken, ob es die Person da gibt. Fünftens, Diskriminierung und Hate Speech. Ich meine, das ist doch eine Ausrede. Im Endeffekt geht es ja doch auch wieder darum, dass die in der, weißt du, die konnten halt eben nicht zwischen Nachrichten und Trollartikel unterscheiden. Weißt du, was ich meine? Dass sie halt eben so viel Scheiße rauskotzen, dass sie sich gedacht haben, wird schon stimmen. Ja? Und dann ist ihnen aufgefallen, dass sie vielleicht doch nicht irgendwie Leute wegen ihrer Hautfarbe diskriminieren sollten. Aber gegen weiße Menschen kann man doch nicht diskriminieren. Die haben doch so viele Privilegien. In Südafrika sind die eine Minderheit, oder? Ja, eine Minderheit, aber eine, die natürlich... Aber das sagen sie einfach mal. Ansonsten 50 Millionen Strafe, weiß ja. Naja, aber guck mal, ich meine, also nur weil die jetzt... Wie ist das denn, wenn jetzt zum Beispiel die Türken in Deutschland irgendwie ganz, ganz, ganz schrecklich reich werden würden, sodass sie reicher sind als alle Bio-Deutschen, wären sie dann immer noch eine Minderheit, die man schützen müsste, oder? Ja, natürlich. Weil dann müsste ja auch die weiße Minderheit in Südafrika den Minderheitenschutz genießen. Musste mal ein bisschen Symbolpolitik machen. Naja, die weiße Minderheit in Südafrika ist doch weiß. Ja, ich krieg da... Irgendwann verstehe ich es noch. Denk einfach an die Farbe. Solange irgendwann irgendwo auf der Welt irgendein Weißer noch irgendein Privileg hat, ja, weil er, keine Ahnung, reich ist oder super aussieht oder ich weiß es nicht, ja, kann man ruhig im absolut ruhigen Gewissen gegen weiße Menschen diskriminieren. Ja? So läuft das. I've thought a lot about this and I think the main what we need in Maine is we need younger people. Take a look. It looks almost like a lecture for Social Security. Okay, so that's one thing. We really need to encourage as many young people. We also need more women. Today I saw a thing and it said a lot of men, white men, were committing suicide. And I almost thought, yeah, great. You know? I mean, and then I thought about the little more, and I thought, well, maybe you shouldn't say that in public. Ja, und vielleicht hätte er sich auch lieber dran gehalten, sowas nicht in der Öffentlichkeit zu sagen, wenn er schon so idiotische Gedanken hat. Was ist denn passiert? Naja, er hat gesagt, er hat, also ich finde einfach nur die Frechheit, sowas zu sagen und die Frechheit vom Publikum, das auch noch lustig zu finden, weil, also ich habe einen Arbeitskollegen durch Selbstmord verloren und das war nicht lustig. Also das hat schon eine Qualität, also das Main Democrats, also Main Dems und die Demokraten wollen gegen Trump gewinnen bei der nächsten Wahl und dann sitzen so die Leute da und sagen, ha, Selbstmord ist lustig, ja. Ich weiß nicht, wenn das jetzt ein Comedian wäre, dann würde ich sagen, okay, ist ein Comedian, ja, ja. Aber ja, der absolut. Spricht bei den Demokraten und dann ist es irgendwie, finde ich irgendwie doof. Ja, ist wenn heute das ein feministisches eins. Kabarettprogramm wäre, würde ich gar nichts anderes erwarten. Wenn Amy Schumer so eine Scheiße reden würde, würde ich sagen, ja, halt Amy Schumer, ja. Aber von einem Politiker. Ja, es ist doch heute alles eins. Du kannst doch heute gleichzeitig Politiker, Journalist, Unternehmer, Satiriker, du kannst doch alles in einer Person sein. Und je nachdem. Also heutzutage kannst du Regierungschef, kannst du Mitglied einer Partei, kannst du sein, wie in der Friedmai. Nee, was ich jetzt gerade nochmal sagen wollte, was wir jetzt sehen, ist ja aber auch wieder so ein Schnipsel aus, weißt du, da ist so ein Typ, der redet von einem Publikum, die alle so eingestellt sind wie er und er denkt, jetzt kommt damit mega gut an und alles und so, ja, und jetzt hat halt jemand das aufgenommen und einen Blick in seinen Safe Space ermöglicht und ich meine, gut, ich will jetzt hier niemanden in Schutz nehmen, aber Menschen reden doch viel dummes Zeug. Ja. Ich will ja auch nicht, dass er seinen Job verliert oder sonst irgendeinen Scheiß. Das ist für mich nur ein Beispiel dafür, wie doppelzüngig diese ganzen Anführungsstriche progressiven Leute sind. Dass dieses all das, was wir bei ihren Gegnern kritisieren, bei ihnen genauso vorhanden ist und also genauso toleriert wird. Wenn der irgendwo für die Öffentlichkeit arbeitet, dann will ich ehrlich gesagt schon, dass der seinen Job verliert. Also wenn dieser Mann Steuergelder bekommt, um irgendwas zu tun für die Leute in diesem Staat da, dann will ich schon, dass er seinen Job verliert. Ja, also. Ich will nicht, dass er nie wieder einen anderen Job bekommt, aber dass er diesen Job verliert, will ich dann schon. Ja, aber ich wollte nur sagen, also es geht mir jetzt nicht um die einzelne Person auch so sehr. Es geht mir einfach nur darum, so viele Beweise wie möglich dafür anzuschleppen, dass es halt so ist, wie den Gamergate dann immer als Paranoia eingeredet wurde. Nee, die Guten sind wir, die Bösen seid ihr. Nee, Menschen sind überall gleich. Und es gibt in jeder Bewegung Arschlöcher, die Blödsinn reden. Ja, okay. Ich finde das auf jeden Fall nicht so schockierend. Oh. Also das war hier so meine eigentlich die lustigste Geschichte. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Desktop Dungeons kennt. Ich kenne das ja, schon klar, das lange. Das war erst so eine Free-Version, die mir eigentlich auch besser gefallen hat als am Ende das Spiel. Weil das war mehr so ein kleines Knobelspiel, da konnte man mal eine Runde zwischendurch spielen. Jetzt ist da überall Kampagne und Schnickschnack dabei und so. Ist so ein. Warte mal. Ja? Das ist ja interessant. Ich habe das Spiel damals gekauft und dann habe ich den Danny Day angeschrieben und habe gesagt, ja, ich mag die Vollversion, habe es mir jetzt quasi, da hat es noch 10 Euro oder so gekostet, habe es mir mal geholt. Und dann hat er echt geschrieben, irgendwie, ja, ich sehe in deinem Feed lauter, dass du das Gamergate-Hashtag benutzt und das finde ich scheiße, aber danke so dafür, dass du es gekauft hast, weißt du? Naja, eine andere. Ja, also das ist im Endeffekt so eine Mischung aus dem Roguelike und Minesweeper, kann man ungefähr sagen, um eine Ahnung zu haben. Ist auch eigentlich relativ egal. Das war ein relativ erfolgreiches Spiel für eine Indie-Produktion. Und diese Woche ist er halt ob des Erscheinens der PC-Version von Bayonetta wohl ausgerastet auf Twitter und hat hier gesagt, also PC-Spieler können jetzt mit 512 Frames pro Sekunde und in einer Milliarden Pixel-Auflösung spielen. Wollt ihr MRAs? Denn so bekommt ihr MRAs. Also Male-Rights-Aktivist. Also dadurch, dass Menschen jetzt Bayonetta in höherer Auflösung spielen können, entstehen praktisch Männerrechtsaktivist. Einfach für Männer, Mega-Resolution. Also große Auflösung. So. Mega. Ja, aber guck mal, was unten drunter steht, Chris. Mega Resolution Activists. Männerrechtsaktivisten sind heulende Scheißebeutel, die glauben, dass Feminismus schlecht ist. Und Männer, die wirklich unterdrückt sind, Verschwendung von Kalorien ertränkt sie in Klebstoff. Was ein unglaublich sympathischer Mensch dieser Danny Day doch ist, oder? Ich raff immer noch nicht, wie der da, wie zum Teufel kommt er da drauf? Das, weißt du, wenn man auf dem PC Spiel in hoher Auflösung mit viel FPS spielen kann, dass man MAA wird. Ja, ich glaube, er bringt halt so, er macht halt das, was diese ganzen Gamergate-Idioten machen und wirft alles in einen Topf. MRAs, Master Race, PC Master Race, Gamergate. Ja, das verstehen, das wissen die vielleicht sogar, sie benutzen es aber trotzdem, weil Master Race sich so böse anhört. Ja. New Model Army darf auch keiner mehr hören wegen dem Song wahrscheinlich, weil einfach, weil das Wort drin ist. So. Wörter sind böse. Also da unten kommen noch mehr, da kommen auch noch Tweets von ihm zu dem Thema. Also PC Master Race, Bullshit, Kotaku in Action, Gamergate und misogynistische Schwanzvergleiche bei Gamern. Okay, der hat halt irgendwann mal den Begriff Master Race, PC Master Race gehört und denkt sich irgendwie, ja, die Leute, die PC benutzen, halten sich für eine Herrenrasse und müssen alle anderen ganz elitär, weiß ich nicht, unterdrücken, zum Beispiel auch Frauen. Und er rafft nicht, dass dieses PC Master Race Meme einfach nur ja, ein Meme ist, ne, das in den Console Wars benutzt wird quasi. Also ich verstehe auch nicht, was er dann mit dem zweiten Teil dieses Tweets meint. Also das praktisch, also man soll PC-Ports irgendwie, damit würde man Hardware-Divas unterstützen. Also ich weiß nicht, ob er besoffen war oder... Ja, aber der hat doch sein Spiel, für PC auf Steam released. Hä? Ja, aber das ist ja so retro, da kannst du ja nicht. Das ist ja kein Graf. Also er hat natürlich... Die Super-Retro-Grafik aus dem Prototyp noch schön aufgehübscht. Ja, also, ja. Er hat da auch nicht EGA-Grafik benutzt. Okay, was soll ich dazu noch sagen? Ja, cooles Spiel, aber halt die Fresse. Ja, ich finde es halt echt bizarr, zu welcher Gehirngymnastik manche Leute in der Lage sind. In so wenigen Tweets. Also nach 2,5 Jahren. Ja, also das scheint schon, also Gamergate ist für die schon auch irgendwie, ich weiß nicht, so wie der Zweite Weltkrieg irgendwie, so total verstörend. Also ich weiß nicht, das hört sich nach so einer total überzeichneten Vergleich an, aber wie die Leute auf Gamergate reagieren, das ist schon heftig. Also ja, Gamergate war so der D-Day für die SJWs, ja, man kann es nicht anders sagen. Ja, wenn euch von den. Achso, Entschuldigung. Wir hatten es ja vorhin damit mit diesem Trittbrettfahren, bei diesem Fearless Girl zum Beispiel. Ja, und bei Gamergate war es halt auch so. Da wollten die wieder ihre politische Agenda in Videogames dranhängen und sind auf so einen starken, Gegenwind gestoßen, mit dem sie nicht gerechnet haben, ja, dass sie absolut platt gemacht wurden. Und deswegen sind die, weißt du, die können auch bis heute nicht die Schnauze darüber halten, weißt du, und zehren immer diesen almighty Boogeyman hervor. Wir hatten es ja letztens erst wieder, ja, dass halt irgendjemand mal wieder gesagt hat, ja, wegen Gamergate hat Trump gewonnen, ja, also so richtiger Hirn, so richtiger Dünnschiss. Ja, aber es lässt die Leute nicht in Ruhe schlafen. Ich meine, der Witz ist halt, dass halt Gamergate schon dazu geführt hat, dass halt ein neues Wort mit aufgenommen worden ist in Sprachgebrauch. SJW, also das muss man den Gamern dann schon auch irgendwo lassen. Das halt. Also das, Moment, das Wort, das gab es schon viel früher. Ja, aber die Popularisierung ist auf jeden Fall während der Zeit passiert. Ja. Salonfähig. Oh, das hat hoffentlich den Caps Lock nicht getriggert, dass ich das Wort benutzt habe. Wenn euch von den ganzen Analogien noch nicht der Kopf geplatzt ist, das hier ist meine liebste Analogie in seinen Tweets, die Fantasie von den Spielen, die an der richtigen Stelle ankommen und jetzt endlich ist es schnell genug, um gut zu sein, das macht mich verrückt, weil diese ganzen Spiele ja auf Konsole, weil sie langsamer waren, schlechter waren, haha. Das ist der gleiche Doppelstandard wie mit dass man sexuell aktive Frauen mag, aber Schlampen irgendwie verachtet. Ach du Scheiße, ey. Also, wenn man ein Spiel gut findet, weil es in höherer Auflösung mit 60 FPS läuft, dann verachtet man Schlampen oder irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht genau, wie in seinem Kopf die Bausteine, also wie bei Tetris funktioniert das bei ihm nicht. Das. Und natürlich auch hier wieder, kauft nicht meine Spiele, bla bla bla bla bla bla. Star-Allüren oder Wannabe-Star-Allüren. Warte mal, mach ein bisschen höher. Da stand noch was. MRAs und Gamergaters can fuck off and not buy my games. Ja, sag das ich klang mal. Aber vor ein paar Jahren noch anders. Also, devs don't have to cater to shitty humans. Ja, also klar, ich, Gamergater sind die, die sich nicht benehmen können. Und irgendwie alle Leute direkt zusammenscheißen und in Schubladen stecken und beschimpfen. Ja, schon klar. Oh Mann, ey. Also ich bin dafür, von dem Typen nichts zu kaufen. Es gibt aber immer noch kostenlos die, die Proto-Version von Desktop Dungeons runterzuladen, kann ich jedem empfehlen. Wenn es nichts kostet, ist gut. Also Desktop Dungeons deinstallieren. So. Ja, das war eigentlich das Thema. Ja, ätzend, Mann. Ja, vor allen Dingen Desktop Dungeons, also das ist schon DD, ne? Da fehlt nur noch das R. Desktop Dungeons Remastered. Ja, und hier sehen wir eine alte Bekannte. Also jetzt gerade seht ihr schon, merkt ihr schon, Gamergate Schwerpunkt. Eine alte Bekannte, Jennifer Scheuer, ne? Wer sich erinnert, das war die Frau, die sich ganz schrecklich aufgeregt hat, weil in, was weiß ich, wo es war, Las Vegas oder L.A. auf irgendeiner Messe bei der Xbox-Vorstellung leicht bekleidete Tänzerinnen getanzt haben und die dann daraus dann eine gewisse Medienbekanntheit erlangt hat und seitdem ja, irgendwie nicht mehr das Maul hält. Durfte sich natürlich auch selber chillen in diesem furchtbaren PC-Games. Ding, was wir damals auch auseinandergenommen haben, wie PCs, PC Games, könnt ihr euch noch angucken, das ist ein Video von uns. Und ja, und ich glaube, Sally hatte irgendwie Copyright Striked oder so oder Community Striked oder irgendwas damals, nur weil er sie erwähnt hat. Also, ja, wir erwähnen sie jetzt trotzdem auch. Oh, ja, und die in diesem Fall, ja. Zeigt auch mal wieder, wie blöd man einfach sein kann, wenn man einer Ideologie blind folgt, nämlich Telltale sucht nach weiblichen Bewerbern für den Creative Director Job. Also Telltale ist auch eine Spielefirma, die macht großteils Adventures. Und auch in Amerika ist es halt nicht erlaubt, nach Female Applicants zu suchen, sondern man muss natürlich geschlechtsneutral nach Leuten suchen. Aber hier unten drunter, Emily Buckshot, die arbeitet bei Telltale, die stimmt ihr natürlich zu und findet das super. Also, Wie, aber Fielding so much nonsense? Ja, sie hat natürlich Backlash dafür gekriegt, die gute Frau Scheuerle. Ach so, meint ihr das? Ich dachte, der Nonsens wurde von der Scheuerle gefielt, aber okay. Genau, da entschuldigt sie sich doch dafür, dass irgendwer irgendwie eventuell auch dem Telltale-Account dafür sagen könnte, was seine Meinung dazu ist. Ist auch wieder nur so ein Beispiel. Wenn wir es machen, das ist in Ordnung. Stell dir vor, du würdest sagen, ich bin hier Action-Spielentwickler und ich mache das nächste super brutale Ballerspiel, da brauchen wir nur Männer. Ja, das war jetzt ein Sprung von Gamergate zu Einwanderung. Ja. Ex-Femin-Aktivistin Sana Ramadani hat einen Bestseller gelandet. Okay, jetzt wird sie mit dem Tod bedroht. Also man sagt ja eigentlich bei Autoren, wenn du noch nie was geschrieben hast, was dir Todesdrogen eingebracht hast, dann traust du dir zu wenig als Autor oder als Schriftsteller. Also deswegen habe ich zwar dann schon mit Bedenken, gerade wenn sie in Sachen Muslime was schreibt, also Hut ab, also die kann man noch am ehesten ernst nehmen, aber wenn man schreibt, dann kriegt man das eh immer. Aber ich hoffe, dass es bei ihr geht. Die Macht der muslimischen Mütter, was für ein Satz, die 3M, der Unterdrückung. Ja. Ja, ist auch schon mal gut, dass mal einer nicht auf die Typen scheißt. Weil da gibt es nämlich auch zwei Leute. Auch in diesen Kulturkreisen ist es ja nicht unüblich, dass die Kinder eigentlich eher von den Müttern erzogen werden. Patriarchat und so. Und mit anderen Worten, wenn man sich darüber beschwert, was da hinterher bei rauskommt, dann muss man sich auch bei den Müttern beschweren. Und also ich habe ja auch diese Biografie von Ayaan Hirsi Ali gelesen und die hat ja auch sehr gelitten unter ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Eigentlich viel mehr als unter ihrem Vater, der ja sowieso die meiste Zeit nicht da war oder irgendwo irgendwie eine Revolution gekämpft hat. Und die haben ja auch veranlasst, dass sie beschnitten wurde, also genital verstümmelt. Ja, da ist dann am Ende die Henne und das Ei. Ja, am Anfang war es, muss man in diesem Fall leider zugestehen, schuld ist ein Mann, ein gewisser Mohammed. Aber dass die Frauen das halt seit Generationen unkritisch weitergeben, dieses Machotum und dieses Prinzentum. Als ich in Istanbul war, da habe ich das gesehen, da sind wirklich, haben die, das gibt es auch hier, glaube ich, aber halt nicht so öffentlich. Aber in Istanbul gab es so wie Kommunion oder sowas. In der Richtung muss das gewesen sein, da wurden die wie Prinzen angezogen. Da gab es extra so Outfits mit Säbel und Feder am Hut. Ja, Beschneidung war das wahrscheinlich. Kann auch sein, ja. Und dann haben die halt durch die, also sind mit denen über den Bosporus auf dem Schiff und so ganz stolz mit denen spazieren gegangen. Ja. Also wirklich so ein, hä, was geht? Ja. Und ja, die üblichen Geschichten halt, dass von Söhnen wird toleriert und die Töchter müssen halt kuschen. Ne? Und ja. Und wenn sie dann scheitern, seien alle anderen schuld. Die Lehrerin, die ungläubige Schlampe, die dem Sohn nichts zu sagen hat oder überhaupt die Westler, die alle Rassisten sind und den Muslimen keine Chance geben. Das hatten wir ja vorhin schon bei der Dame mit dem goldenen Satz, den sie gern gehört hätte. Die Westler. Ja, alle Westler sind doof. Falsche Toleranz. Ja, das kenne ich aber auch schon. Bei Femen, wo sie sich früher engagiert habe, ist sie ausgetreten, weil die Gruppierung immer mehr Gender-Feministinnen angezogen habe. Die meinen, das einzige Übel sei der westliche weiße Mann und diesen dürfe man ungehindert kritisieren, während sie Kritik an Angehörigen einer fremden Kultur, die genauso frauenverachtend ist, automatisch als rassistisch bezeichnen. Beifall nach rechts ab. Also mehr kann man dazu eigentlich kaum sagen. Und ich finde es toll, dass sie das auch nochmal sagt. Und dass sie bei der von Femen zu CDU. Ja, aber ich würde. Moment. Halt. Also, ich würde ihr durchaus widersprechen, weil genauso frauenverachtend sehe ich absolut nicht so. Ja. Also, viel frauenverachtender. Ja, okay. Klar, stimmt. Ja, was anderes, was du da noch gesagt hast, wo ich dir jetzt Wort gefallen bin. Aber das ist eine krasse politische Entwicklung, was die Frau hinter sich hat. Das ist krass. Also, und klar, dass wenn sie über Islam schreibt, dass, also da sehe ich halt auch immer noch die Drogen, wenn sie die geschickt bekommt, noch am, ich weiß nicht, am gefährlichsten. Also ich will jetzt nicht irgendwie Nazis kleiner machen, wie sie sind, oder Separatisten und was es alles gibt, aber die Frau zeigt da dann schon Mut. Also wir hatten uns die Zahlen von Nazis in Deutschland ja vor kurzem ja mal so angeschaut, wie viele Leute sind in der NPD und so, und waren zu dem Schluss gekommen, dass es gar nicht so viele gibt. Es waren doch irgendwie 10.000 oder so, oder? Ja. Also viel zu wenig, um wirklich so gefährlich zu sein. Von den Mitgliedern in Parteien, ja. Das ist keine Säule der Gesellschaft, aber du kannst eine sein. Das ist einfach mal so ein Hinweis drauf, für was die Bundesregierung momentan Steuergelder ausgibt. Das ist eine Riesenkampagne. Leben, ja. Genau. Also ich bin gestern mal wieder durch einen größeren Teil von Hannover gefahren, öffentlichen Verkehrsmitteln, und das war komplett gekleistert mit dieser Kampagne. Ja, was wollen die damit bezwecken? Dass du der Demokratie irgendwie zur Seite stehst gegen Fake News und Rechtsruck und so. Diese Litfaßsäule hat mich überzeugt, der radikalen Mitte, nee, der militanten Mitte beizutreten. Ja, jetzt bin ich Demokrat. Vorher war ich nicht Demokrat, aber als ich diese Werbung gesehen habe, die mit meinen Steuergeldern bezahlt wurde, habe ich mir gedacht, Demokratie. Yay. Also, ich finde die Säule, aber weißt du, die Säule, das ist die Säule der Demokratie, weißt du? Das haben sie schon klug gemacht. Das muss man denen schon lassen. Wenn die Steuergelder verschwenden, dann aber, weißt du, für Schüttelpanzer. Es gibt auch noch, dieses Plakat wird nichts ändern, aber du kannst es. Gibt es auch noch. Ja. Ich weiß nicht, ob man das bei mir im Hintergrund hört, da wird jede Menge gehupt. Hier in Hannover gerade. Da wird ganz viel gehupt und ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass hier irgendwer geheiratet hat oder so auf dem Ostersonntag. Da müsste jetzt eigentlich mal sofort die Polizei einschreiten, aber tut sie natürlich. Gehupt und gejubelt übrigens auch. Da hat gerade jemand, ja, gehupt. Also ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt, aber Spooky Moss lädt gerade noch ein Video hoch, das könnte man eventuell gleich nochmal angucken. Aus Duisburg-Marxloh kommt es und da werden halt eben auch Leute beim Feiern des Türkei-Referendums gezeigt. Da knallen die Halal-Sektkorken. Da wird Allahu Akbar gerufen. Halal-Sekt ist dann Sekt ohne Alkohol, oder? Müsste, oder? Ja. So Robbie Bubble und so. Ja. Oh mein Gott. Okay. Ja, hier haben wir den Jahresbericht des Niedersächsischen Frauenrates. Das hier vorne ist kein Mitglied des Niedersächsischen Frauenrates, sondern das ist unser ewig grinsender, kirchentreuer Ministerpräsident in Niedersachsen, Herr Weil. Weil Hannover Herrn Weil braucht, weil Niedersachsen Herrn Weil braucht, waren immer irgendwie diese Kampagnen, die sie mit dem Herrn gefahren sind, auch sehr, sehr intelligent, weil der war nämlich auch mal Oberbürgermeister in Hannover. Und da hat man mit seinem Nachnamen da irgendwie Reklame gemacht. Und das ist halt dieser Jahresbericht hier von dem Landesfrauenrat Niedersachsen, dem wir so einiges zu verdanken haben, wie wir gleich noch lernen werden. Auf jeden Fall, was für Menschen sind da irgendwie Mitglied? Zum Beispiel diese Sabille Mattenfeld-Kloth. Und das ist hier irgendwie, was stand hier, engagiert sich bereits als Beisitzerin im Vorstand und seit 2014 als stellvertretende Vorsitzende der Frauenlobby. Sie hat im Frauenpolitischen Forum bei der interfraktionellen Gesprächen sowie im Beirat der Hannoverschen Landeskirche vertreten. Und jetzt wechselt die hier irgendwie, verabschiedet sich, weil sie jetzt, wo war das, im Erfurter Landtag, ist die Juristin zukünftig als Referentin für die Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen tätig. Also, ne, das alles dabei. Kirche. Darf ich kurz anmerken, dass versierte Zuschauer die Dame auch schon kennen aus Hart aber fair, Feminismus Teil 2. Das war Frau, die links von Frau Wiczorek gesessen hat und noch größeren Blödsinn geredet hat. Oh. Ja, das war mir jetzt gar nicht so bekannt. Also, ja, ich habe es noch mal überprüft, weil mir der Name, das ist so ein Loriot-Name, sowas kann ich mir gut merken. Der lange Arm der Big Sisters. Also. Ja. Okay. Oder der Big Vagina. Politik braucht Frauen, überall, bla bla bla blub. Altersarmut stoppen. Mehr Gleichstellung wagen. Also die haben hier zum Kommunalwahl, die fordern hier das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz, da die Verpflichtung kommt, kommunale Gleichstellungsbeauftragte für alle Gemeinden und Samtgemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner, Entschuldigung, von beiden getrennt oder von beiden gesamt zu beschäftigen. Das ist eine langjährige Forderung. Und im Koalitionsvertrag ist es auch schon drin gewesen und jetzt wollen sie das hier irgendwie, der Landesfrauenrat mahnt, dass das noch nicht irgendwie passiert ist. Wofür braucht denn ein Örtchen mit 20.000 Leuten eine Gleichstellungsbeauftragte? Muss sein. Nochmal. Absolut. Muss auf jeden Fall sein. Und wo hatte ich das hier? Geschlechtergerecht. Ja, und natürlich auch die Lohnlücke, ne, Lohngerechtigkeit. Altersarmut, das ist ja auch ganz wichtig für die Herrschaften. Dann freuen sie sich hier über die Änderung des Sexualstrafrechts. Das war die Bundesratsinitiative der Länder Hamburg und Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Steht hier. Und so weiter. Also da waren die hier auf jeden Fall auch irgendwie mit eingebunden im Lobbykram. Gegen Sexismus und Frauendiskriminierung im Netz. Das ist auch ein Thema für die Leute hier. Und Erfassung von Daten und Erforschung zu Hassreden, das stand schon in dieser Istanbul-Konvention, glaube ich, drin, dass das irgendwie sein soll. Daten erfassen und so weiter und so fort. Frauen diskriminieren Äußerungen und schnelles Löschen. Hilfsportal für Sexismus, lösch dich bitte. Sexistische Gewalt, Cybermobbing, also hier wieder der ganze Kram, ne? Ausschließlich mit Klarnamen, also Horrorzeug schlechthin. Also alles Frauenlobby hier in Niedersachsen. Aber Sibylle Mattfeld-Kloth passt doch sowieso in kein Formular im Internet. Das kann ich vergessen mit Klarnamen. Und das hier, dieses Bild, das kennt ihr vielleicht auch noch aus einem früheren Stream von uns, ne? Das ist hier so eine Scheiße, die wir den Herrschaften auch zu verdanken haben, wo ich halb umgekippt bin. Ich bei mir in Hannover in einer Haltestelle stehe, nichts ahnend, auf meinen Zug warte und dann kommt plötzlich dieses Ding angerast, ein kompletter Zug, der vollgeklebt ist mit Equal Pay Day. Und natürlich auch wieder die Kirche. Die elektronische Qual am Payday. Ja, genau. So nenne ich das jetzt auch nur noch. Klosterkammer. Alle möglichen Leute hier. Gleichstellungsbüro der Leibniz-Universität. Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichberechtigung. Die sind da auch mit beteiligt. Städte- und Gemeindebund, NDR-Kultur, Sozialverband Deutschland. Also, ne? Was sie nicht alles für Leute haben, die sich damit beteiligen. Oh, guck mal, die Heinrich-Böll-Stiftung. Ganz was Neues. Integration. Tourismus und Marketing in Niedersachsen. Ja. Die Finanzentwicklung. Oh, mal gucken, wie viel Geld die Herrschaften haben. 100.000 Euro Einnahmen. Das war nicht viel. Wow. Das könnten wir gebrauchen bei den Weltraumaffen. Dann könnten wir aber so viel Pamphlete drucken. Ha, das wäre gut. In der Kultur. Kulturpartner der Frauenorte in Niedersachsen. Ja, und das ist dann hier das Ende des Ganzen. So, und jetzt kommt es dazu, wie habe ich dieses Pamphlet gefunden? Der Grund, warum ich dieses Pamphlet gefunden habe, ist diese Dame hier, Fräulein Ulla Innen. Und die hat früher für die Niedersächsische Landesregierung gearbeitet. Und warum habe ich die jetzt gesucht, diese Dame? Weil sich diese Dame um das Direktmandat der FDP in meinem Wahlkreis beworben hat, jetzt im Nachhinein quasi. Also die Sache war die hatten eigentlich schon jemanden gewählt, nämlich einen ziemlich beliebten Ratsherrn aus Hannover. Also nicht nur in der FDP beliebt, sondern auch generell beliebt. Und der ist jetzt irgendwie auf die Idee gekommen, dass er keine Lust mehr hat, das zu machen und dass es doch besser wäre, eine Frau zu haben. Zitat, weil man sich dann politisch angreifbar macht, wenn man keine Frau hat. So. Wow. Und dann gab es jetzt also hier nochmal wieder eine Aufstellungsversammlung und da wurde dann von Patrick Döring, dem vielleicht den einen oder anderen auch ein Begriff ist, der war langjähriger Bundestagsabgeordneter, auch ein hohes Tier in der FDP, hat aber 2013 eine schöne Klatsche gekriegt von, ich glaube, 1,8% aller Stimmen, was das niedrigste Ergebnis von allen bekannten Politikern gewesen ist, die da irgendwo in Deutschland auf dem Zettel gestanden haben, also wirklich richtige Klatsche und das war früher auch sein Wahlkreis und er tritt jetzt nicht mehr an, was man gut nachvollziehen kann. Und er hat die Dame beworben und ich schwöre, ich denke mir das nicht aus, weil ich war dabei. Er hat gesagt, es ist 2017. Es ist das jetzige Jahr! Ja. Das jetzige Jahr! Oh Gott. Genau, es ist 2017 und deswegen brauchen wir den absoluten Krebs. Oh, eine Gott. Dame, die in diesem Verein hier, der hinter diesem ganzen Scheiß hier, gegen die wir dagegen reden, sagt so, das finden wir prima, da sind wir dafür. Die brauchen wir. Damit wir uns nicht politisch angreifbar machen. Ich finde es so schön, wenn Frauen in die Politik gehen und auch was darstellen können. Aber wenn dann so Frauenratsgeschichten, tralala, hinterherkommen. Pass auf, das Ding bei der Dame ist, die ist auch auf Platz 4 der Landesliste und ich habe mir ihre Rede angeguckt und es ist quasi so, jedes Ding, jeder Schritt in ihrer Biografie war irgendwas von, und dann hat mir einer die Möglichkeit eröffnet und dann hat mir einer die Möglichkeit eröffnet und dann habe ich dies und das dann halt dann irgendwie gemacht. Und dann haben sie gesagt, geh hierhin, geh dahin, hier, du kriegst einen Posten für die Landesregierung, du kriegst dies, das, jenes. Und dann bin ich da hingegangen. Und jetzt kommen die Leute und sagen, hier, wir brauchen dich, willst du nicht Direktkandidatin jetzt hier auch noch werden? Nachdem sie schon auf Platz 4 der Landesliste gehievt haben. Was auch halt irgendwelche Männer für sie gemacht haben. Irgendwelche Männer und ja. Also die profitiert im Prinzip die ganze Zeit nur davon, dass die Leute ihr irgendwelche Möglichkeiten geben. Ich weiß nur, ob wir den und wir brauchen die unbedingt. Sie wird nach oben durchgereicht. Das ist das. Sie wird nach oben durchgereicht. Ja. Weil man sagt, ich gehöre zu einer schützenswerten Gruppe. Ich bin eine Frau. Ich brauche einen extra Aufstieg in der Karriereleiter. Und deswegen ist mir der normale Weg, wo alle anderen sich versuchen hochzubuckeln, zu blöd. Deswegen naja, das ist noch nicht mal so. Weil die hat nämlich in ihrer Vorstellung quasi auch gesagt, dass sie ja schon jetzt im Ruhestand ist und so weiter und so fort. Also das ist wirklich immer so, dass die Leute ihr sagen so, ja hier, komm her, du willst doch bestimmt hier irgendwie das und das machen. Ich weiß nicht, ob wir den Ton noch mit aufnehmen. Da war jetzt ein Mann. Im Hintergrund. Was ist da jetzt? Der Protest ist live. Was soll das jetzt darstellen? Da war jetzt ein Mann drauf, ich hoffe, der verklagt uns nicht. Ich glaube, das ist wohl. Ja. Ich schieb's auf den Naja, okay. Dann habe ich uns jetzt wieder entmutet. Ja, das ist auf jeden Fall das Ding und das ist auch der Abschluss für heute. Also, ja. Also, wenn sich nochmal irgendjemand darüber beschwert, dass ich hier als FDP-Mitglied mich nicht kritisch genug zur FDP äußere, da habt ihr es. Und ich sage es euch auch ganz klar, also das ist wirklich mein Wahlkreis, da wo das hier stattfindet. Und ich war auch an diesem Tag anwesend und hier steht auch drin, dass sie irgendwie nur 75% gekriegt hat. Und eine von diesen Nein-Stimmen war auf jeden Fall meine. Ja, also ich werde mich an diesem Bundestagswahlkampf für die FDP zumindest in Hannover nicht beteiligen und ja, ich finde, es ist ein Armutszeugnis für die deutsche Politik generell, dass man so eine Person hinschiebt und irgendwie sagt so, wir brauchen die jetzt, weil wenn wir die jetzt nicht haben mit diesem ganzen Krebs, wofür die hier steht, dann machen wir uns politisch angreifbar. Also es ist 2017, also ja. Das geht, ja. Ja, dann war das Wort zum Sonntag, dass wir die Ulla ihnen uns unter Ulla. Kinders, ich hab euch alle lieb. Bitte lasst euch nicht gendern da draußen. Passt bitte gut auf Artikel 5 auf. Der ist echt wichtig. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag morgen und streckt euch aus und lasst 5 gerade sein. Jo, bis denn. Tschüss. Ciao, Leute.